So, schönen guten Tag und willkommen beim Peatcast. Heute ist Donnerstag, der 9. März 2017. Es ist jetzt 18 Uhr und 25 Minuten. Ich sitze im Phonodrom, nicht alleine, sondern der Matthias ist wieder da. Hallo Matthias, grüß dich. Hallo, guten Tag. Du warst ja schon mal da. Wir hatten schon mal in der Folge 19 mal zusammen gesprochen über die Antimilitärklausel in der GNU-GPL. Und das war ja auch in den Kommentaren, was ich anschließend in der Sendung gehört habe, war sehr interessant, weil es ist natürlich ein sehr delikates Thema, was wir da angesprochen haben, ist, wie weit man mit Lizenzen Sachen einschränken, begrenzen möchte und was für Implikationen das unter Umständen haben kann. Und wenn man das Thema bis zu Ende denkt, kann man es halt nur, da gibt es ja kein Schwarz und Weiß, sage ich mal. Ja? Mhm. Und es war ja ein sehr interessantes Thema und heute sitzen wir zusammen, weil wir auch wieder ein interessantes Thema dabei haben. Und zwar gerade ein Thema, was auch durch die Mainstream-Presse geht. Und da haben wir gesagt, lass uns einfach mal drüber unterhalten. Und da hat sich jetzt einfach heute Abend als der Zeitpunkt gefunden, einfach mal drüber nochmal zu sprechen. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu dir. Ich glaube, also wer nochmal Details haben will, Folge 19, aber vielleicht ganz kurz, man kann sich mal vorstellen und dann. Ja, mein Name ist Matthias Kirschner. Ich arbeite für die Free Software Foundation Europe. Mittlerweile ja aktiv geworden bei der FSFE bin ich 2004, damals noch als der erste Praktikant. Genau. Dann ab 2009 habe ich dann Vollzeit gearbeitet und ja, mittlerweile bin ich der Präsident der Free Software Foundation Europe. Europe, genau, richtig. Es sitzt auch hier quasi um die Ecke, gell? Ist ja nicht so weit entfernt. 25 Minuten. Genau. Super. Unser Thema ist heute Linux. Das ist dieses Projekt, was die Stadt München initiiert hat, um praktisch eine Alternative zur Softwareausstattung allgemein an ihren Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst zu machen. Und da kam ein Projekt, wo man sagt, okay, man kann es auch mit freier Software machen. Und dieses Projekt ist gerade so ein bisschen in den Medien, weil es da so ein paar Probleme gibt. Oder hat man es jetzt schon offiziell verabschiedet oder beendet? Oder da kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall ist es halt in Deutschland, glaube ich, auch das erste Projekt in dieser Größe. Und was für Implikationen das Ganze hat und warum das Thema jetzt gerade so läuft, wie es läuft, darüber wollen wir uns einfach heute mal unterhalten. Und da die FSFE ja da sehr, sehr starken Augenmerk drauf hat, liegt es natürlich extrem noch nahe, den ganzen, was alles bis dato passiert ist, nochmal in Audioform nochmal zu pressen, statt in ganz viel Artikel und Weblinks. Ja, dann, ich habe auch gerade wieder heute wieder in der Mainstream-Presse, also jetzt nicht mit den üblichen IT-Magazinen und Newsletter und Blogs gelesen, dass das Projekt da auch diskutiert wird. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Tagesschau-Thema auch ist. Ich gucke ja selbst so wenig Nachrichten, dementsprechend weiß ich das. Ich habe es noch nicht gesehen. Weiß ich es nicht, aber hat meiner Meinung nach auch in der Nicht-Computerszene eine relativ hohe Aufmerksamkeit bekommen. Ja, war auch immer wieder mal noch in ein paar von Printmedien. Genau, ne? Ja. Und insgesamt ist sehr, sehr viel auch in allen möglichen internationalen IT-News geschrieben worden. Also gab es auch einige Artikel, da habe ich nur noch meinen Namen erkannt und den Rest irgendwelche Kyrillisch oder japanischen Zeichen. Stimmt, du hast ja auch einige Stellungen dazu oder Interviews gegeben zu dem ganzen Thema. Für die Free Software Foundation natürlich auch ein sehr teures Thema, weil es gibt ja in Europa ja Beispiele, da hat es ja sehr gut geklappt. Also guck mal nach Italien, da hat ja die Stadt, warte mal, welche Stadt war es? Venezia, gell? Hat glaube ich eine Linux-Lösung für die Stadt gebaut, soweit ich das weiß. Also weiß als Alternative, genau. Da haben sehr viele, die da LibreOffice verwenden, genau. Jetzt größere GNU-Linux-Installationen auf dem Desktop. In der Größenordnung weiß ich gerade nicht genau. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz nachgeguckt. Das sind 900 Arbeitsplätze, die sie umgestellt haben. Zirion OS ist auf Ubuntu basierende Linux-Distribution, die halt genau drauf gemacht ist für einen Linux-Umsteiger, von Windows-Umsteiger zu Linux. Auch dementsprechend ist das Logo so ein bisschen als Migrationspfad so ein bisschen angedacht. Und die haben halt 900 Arbeitsplätze in Venedig halt. Ja, also in München haben wir ja 25.000. Genau, eine ganze Nummer. Das ist, ich habe jetzt gerade die Nummern nicht im Kopf, aber eine von den größeren Installationen sonst in Europa ist noch die französische Gendarmerie. Ah, stimmt. Die haben auch einen sehr hohen Desktop-Einsatz. Genau, wir müssen ja ganz deutlich sagen, das ist ja Linux auf dem Desktop, also wirklich für die Verwaltungsmitarbeiter eine Alternative zu der, ja, ich würde es eigentlich gar nicht sagen, zur klassischen Windows-Welt, das klingt schon, als ob das so etabliert wäre, also zur Alternative zu den sonst etablierten Software-Systeme, die man halt in anderen Verwaltungen benutzt. Ja, ich denke, das ist insgesamt recht wichtig, dass wir das hervorheben, weil es nach einer Diskussion, also die meisten Sachen, um die ich sprechen werde, ist der Desktop-Einsatz und das ist, dass halt ein Teil davon ist jetzt nicht der ganze Serverbereich betroffen, in dem die Verwaltungen in Europa sehr, sehr viel nutzen oder Mobiltelefone, also das ist der kleine Teil in der Mitte, der immer weniger wird. Genau. Gesamtblick so, jetzt nicht in der Verwaltung komplett, aber wie ist es dazu gekommen, dass die Stadt München gesagt hatte oder die Idee hatte zu sagen, naja, das mit diesem Windows, das haben wir jetzt durch und jetzt wollen wir was anderes haben? Angefangen hat das Ganze ja, das war so 2002, 2003. Da ist die Verwaltung auf einmal wieder vor dem Problem gestanden, dass Windows NT, der genau. Support bald ablief. Und also ähnlich wie wir jetzt vor kurzem hier mit Windows XP das Problem hatten, dass viele Verwaltungen da nicht wegkommen, eigentlich wechseln sollten, zu viele Abhängigkeiten. Und nachdem halt da der Support ausgelaufen wäre und sie eh einiges neu hätten machen müssen, damit das dann mit neuen Windows-Versionen läuft, hat man sich halt überlegt, gibt es denn nicht auch noch andere Alternativen? Mhm. Und als sie sich da umgeschaut haben, haben sie eben gesehen, okay, freie Software ist auch eine Möglichkeit. Anfang 2000 war das ja auch erstmal noch so ein Hype in manchen Szenen, ja. So, oh, hier jetzt freie Software, noch was ganz Neues. Mhm. Und dann haben die da angefangen und da haben die dann mit anderen Leuten Kontakt aufgenommen, mit denen gesprochen, wie man das machen kann. Und da fing es dann eigentlich auch schon an, so die Gerüchteküche München. Also so, oh, München will das vielleicht. Mhm. Ah, nein, doch nicht. Jetzt wieder ja. Und da fing das dann so an und dann irgendwann 2003 haben sie sich dann entschieden, wir machen das. Wir wollen auf ein Betriebssystem wechseln, also auf GNU-Linux-Basis und damit unsere Arbeitsplätze ausstatten. Kurz bevor sie sich dazu entschieden haben, war dann auch nochmal, Steve Ballmer fliegt jetzt nach München, genau. Bricht seinen Skiurlaub ab und spricht mit dem Oberbürgermeister und verhandelt mit dem nochmal, hat dem dann auch Angebote gemacht, dass das billiger laufen könnte. Die Konversation war insgesamt, hat man so ein bisschen gehört, spannend dadurch, dass der Bürgermeister jetzt nicht so besonders gut Englisch gesprochen hat. Ja, und Steve Ballmer auch eine sehr interessante Persönlichkeit ist, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, das war ja noch die Zeit, als er auf der Bühne rumrannte und Linux als Krebsgeschwür bezeichnete. Ja. Da hat Microsoft ja auch so ein bisschen die Kommunikation geändert. Und dann ist damals die Entscheidung mit getroffen worden, nachdem es da auch viele Studien, wie viel kostet das, wie machen wir das, wie genau soll das funktionieren und so, hat man sich dann irgendwann festgelegt, okay, wir wollen das machen, um uns strategisch unabhängiger aufzustellen, nicht so abhängig von einem einzelnen Hersteller zu sein, mehr Kontrolle über unsere eigene Infrastruktur zu haben. Das waren so die Gründe, die damals auch so mit angegeben wurden. Plus natürlich auch der Faktor Total Cost of Ownership und natürlich kommt damit rein Lizenzen, Wartungskosten für Lizenzen und natürlich auch der Schulungsaufwand für die Mitarbeiter. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt irgendwie 30 Jahre lang oder 30 Jahre schon Firmenzugehörigkeit hast und hast halt seit, keine Ahnung, 20 Jahren halt immer nur ein Betriebssystem aus Redmond benutzt und kriegst jetzt was etwas anders aussieht, gibt es halt natürlich auch normale User, die halt wirklich einfach nur User sind, die damit auch dann teilweise überfordert sind. Genau? Mhm. Und dann hat man das ins Gesamtpaket mit reingerechnet. Und natürlich, was noch so ein Grund war auch diese spezifische Verwaltungssoftware, die es so gibt, ich glaube, es war im zweiten oder dritten Step angedacht, auch die Hersteller dazu zu bewegen, auch für offene Plattformen zu programmieren. Hm. Weil das war immer dieses Henne-Ei-Problem. Wir sagten, ja, wir machen halt unsere Verwaltungssoftware für eine Betriebssystembasis, weil das haben halt alle. Für drei User lohnt sich das nicht. Und so wäre es natürlich auch ein ganz guter Accelerator gewesen, dass man halt eine Verwaltung hat, die eine signifikante Anzahl an Arbeitsplätzen hat, wo man auch sowas mal in der Praxis auch mal testen kann und vor allem auch mal präsentieren kann, dass man sagt, hey, man hat das auch in der Praxis bei einer großen Userbase im Einsatz. Weiß ich jetzt nicht genau, wie bei dem letzten Punkt jetzt da München selbst so aufgestellt war. Das war natürlich für andere, die freie Software befürwortet haben, was sehr willkommen war. Mhm. Ob das jetzt so der Hauptgrund von München war, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Der Gedanke war halt, später dann auch mal zu zeigen, es geht auch so in die Richtung, halt auch die großen etablierten Hersteller, die halt nur für eine Plattform bis dato entwickelt haben, auch die Möglichkeit unter die Basis zu geben, auch das für eine andere Plattform zu entwickeln, dass es auch zum Einsatz kommt. Ja. Bei den Kosten natürlich mit dem Training ist auch so, dass das auch unterschiedlich ein bisschen bewertet wird, weil allein Betriebssystem-Updates vom gleichen Hersteller oft dieses Problem verursachen. Absolut. Also allein, wenn man dann bei Microsoft Office auf einmal die Ribbons drin hatte, was das auf einmal von der Umstellung war, da war das, hat jetzt nichts mit München zu tun, aber da hat man auch von vielen Firmen gehört, dass da die Umstellungskosten auf eine LibreOffice-Version günstiger waren, weil man dann weniger schulen muss, als wenn man dann den Leuten diese Ribbons da beibringt. Genau, erklären muss, wo sie jetzt ihre Icons finden, wo es halt vorher waren, genau. Genau. Ja, mit entschieden worden. Was damals noch spannend war, war, dass gleich drei Wochen danach das ganze Projekt erstmal wieder gestoppt wurde. Mhm. Da hieß es auf einmal, die Softwarepatente bedrohen das Projekt. Da muss man jetzt erstmal überprüfen, wie das denn von Microsoft nicht genannten, aber gesagte Patente, die sie am Linux-Kernel eventuell mit haben, dass die das Projekt gefährden könnten, weil dann München eventuell auch dafür verklagt werden könnte, dass jetzt Software einsetzen, die Patente verletzt. Und dann ist erstmal das Projekt gestoppt worden, da muss eine Studie gemacht werden, ein Rechtsgutachten, was dann gesagt hat, okay, das ist, da können wir trotzdem weitermachen. Das ist jetzt, da gab es noch nicht wirklich andere Fälle, in denen das problematisch war. Außerdem wissen wir nicht, ob da überhaupt welche sind, irgendwelche Patente, die das betreffen. Also können wir erstmal weitermachen. Aber das war schon mal so der erste Stopp von ganz, ganz vielen, wo es immer hieß, so München macht es jetzt doch nicht mehr. Ja. Die damit aufgetreten sind. Sicherlich vielleicht auch nochmal ein Nachtreter von Microsoft, die da vielleicht ein bisschen auch über das Projekt erbost war, weil es geht ja auch schon um signifikantes Geld, was Microsoft da natürlich mit dran verdient hätte. Wollte man natürlich das nicht verlieren. Gell? Also ich kann mir das schon auch vorstellen, dass Steve Ballmer natürlich da auch so vom Typ her nochmal einer ist, der nochmal gerne nachtritt bei sowas. Gell? Ja, zu der Zeit war ja generell das so, dass da versucht worden ist, so zu verunsichern mit den Softwarepatenten als Methode, um jeden und alle, die mehr auf GNU Linux gesetzt haben, sagen, ja, das ist aber unsicher, das ist nicht klar, ob der das überhaupt benutzen darf oder ob das nicht nachher gegen Patente verstößt und so. So eine generelle Taktik. Natürlich dann bei München hat man das dann auch versucht, weil wenn da jetzt das ist so ein bisschen bei Microsoft so als so die Domino-Theorie gesehen worden. Ja, ja. Eine Stadt fängt damit an und dann folgen alle. Das wäre ein Riesenproblem gewesen. Wie viel Kosten das jetzt genau sind, also wie viel Geld da Microsoft konkret dabei weggekommen ist, das kann man ganz schlecht einschätzen. Also da gab es bei den Kosten immer so unterschiedliche Schätzungen, die sehr, sehr stark variiert. Ne? Also ich habe halt gehört, dass der Preis ursprünglich 31,9 Millionen Euro war und dann, als nachdem Baumann nochmal da war, hat er knapp nochmal 9 Millionen runtergenommen. Und das war halt so dann der Preis, wo halt Microsoft sagte, dass dafür würden sie es machen. Man muss halt auch dazu sagen, dass die Stadt München da auch ein bisschen so einen leichten Investitionsstau hatte, weil sie halt erst sehr spät gemerkt haben, so okay, weil 2003 gab es auch schon neuere Betriebssysteme, auch aus der Firma aus Redmond, dass sie halt den Umstieg, die Migration halt nicht rechtzeitig geschafft haben und dementsprechend kommt man gegen Ende des Laufzeits seines Produktes, was halt nicht quelloffen ist, natürlich zu Supportkosten, die natürlich sehr, sehr signifikant sind. Und allein dadurch, das war eine Argumentation von Steve Ballmer, der sagte, naja, wenn du halt auf die neue Version gehst, hast du natürlich schon mal prinzipiell weniger Wartungskosten, weil du halt eine Standardwartung nehmen musst, du musst halt nicht den Extended Support nehmen und dementsprechend wurde auch diese Zahl auch relativ schön gerechnet, weil sie kam halt von einer sehr, sehr hohen Kostenstruktur, weil sie halt so spät waren. Das ist mit auch ein signifikanter Grund gewesen. Ja. Ja, ansonsten war das mit den Kosten immer so ein bisschen, gab es mal, hatte die Opposition ja auch dann schon, damals die CSU, gegen das Projekt dann immer wieder Stimmen laut geworden von denen und dann hatten sie mal gesagt, ja, wir sparen da aber eigentlich gar nichts und das muss jetzt mal nochmal ausgerechnet werden und dann gab es eine, hat der IT-Ausschuss das nochmal berechnet, die kamen dann da drauf, wir sparen 20 Millionen gerade. Dann gab es aber auf der anderen Seite mal eine Studie von HP, die das Ganze analysiert hat und gemeint hat, eine vergleichbare Lösung mit Microsoft Windows wäre 43 Millionen billiger. Die ist erst nicht veröffentlicht worden. Nach einigem Druck haben die das dann doch veröffentlicht und es kam dann auch raus, dass die Studie von Microsoft bezahlt worden ist. Aber also da sieht man auch mal so, wie groß da die Spannen sind, was je nachdem, wer da was rechnet und wie das gerechnet wird, ist glaube ich sehr, sehr schwer, da richtig eine Zahl zu haben, die sehr genau das trifft, weil da so viele Faktoren mit involviert sind, die teilweise auch gar nichts jetzt mit diesen direkten IT-Kosten dann zu tun haben, die eben auch in dieser Umstellung mitgemacht worden sind. Schon. Es wurden ja auch andere Sachen mit angefasst bei dieser Umstellung, ne? Das darf man auch mal sagen. Also die haben natürlich auch das IT-Gesamtpaket berechnet und nicht nur, was ist die Umstellung von Windows auf Linux. Auch die ganzen Anpassungen in Software und Krempel wurde natürlich auch mitgerechnet. Also es ist damals auch schon gestartet worden, dass man auch so eine Organisationsumstrukturierung macht. Ist ein bisschen mehr zentralisiert worden, wie das vorher war. Wenn man sich früher so Verwaltung angeguckt hat, da hat dann jeder noch so den einen IT-Menschen so um sich rum gehabt, der sofort, wenn was nicht lief beim Chef, hat er gesagt, hier komm mal aus dem Büro neben mir und richt mir das Ganze oder installier mir doch mal das drauf und so. Und das hat sich da schon auch dann reduziert. Die hatten auch Vorlagen, da haben die mehrere 10.000 Vorlagen in ganz München in allen möglichen Referaten dort gehabt, die jeder hat sich so eine eigene gebaut und hunderte von Makros, die da benutzt worden sind. Das hat man auch alles in dem Zug dann dort vereinheitlicht und hat da so ein, die haben das in München Volmux, genau. Nennen die das dort, so ein Vorlagensystem. Ja. Das ist auch was dort nebenbei gemacht worden ist, neben dem jetzt, wir machen einen anderen Desktop-Client. Ja. Genau. Wie ist es dann, also wie ging es dann weiter? Dann kamen die ersten Zahlen und man hat gesagt, Projekt wurde gestoppt, Studie wurde gemacht. Wie ging es dann weiter? Also das mit den Kosten, das ist sowas Fortlaufendes. Ja. Seit 2003 immer wieder mal, es kostet zu viel, nein, wir sparen damit. Dann war wieder eine Weile Ruhe, hat überhaupt nichts von gehört. Dann kam auf einmal, oh, die Mitarbeiter, die sind da unzufrieden mit dem System dort, das kann man so schlecht nutzen. Deswegen wird das jetzt dann bald gestoppt. Da hieß es, nein, das ist ganz normal. Mitarbeiter sind woanders auch nicht mehr zufrieden oder weniger zufrieden mit so einem System. Das sind halt die ganz normalen Vorkommnisse, die man in so einer Verwaltung mit hat. Aber das dann auch immer, wenn das aus München kam, ist das immer hochgespielt worden. Also ich habe nie so viele Berichte jetzt gehört, wie unzufrieden Mitarbeiter in Berlin sind mit der Software, die dreimal am Tag abstürzt, wenn es gut läuft. Oder ja, also ich meine, hier in wenn man hier mal aufs Amt geht, da merkt man ja auch mal wieder so Sachen, die man sich so, was machen die da, ne? Ja. Ein Freund, der wollte mal einen Ausweis machen lassen, aber wollte keine Fingerabdrücke drin haben. Da gab es mal so ein paar Anleitungen von euch, wie man das dann macht und der hat das dann auch ausprobiert. Kam dann auch relativ lange, dass es nicht hingekriegt hat, musste dann mehrere Mal Hände waschen und das sind gescannt worden und irgendwann haben sie es hingekriegt, dass sie drei Finger von ihm hatten. aber ziemlich lang gegangen, da kam auch der Leiter von der Behörde noch dazu. Und als er dann drei hatten, ist das System abgestürzt und alle Daten waren weg und er hat dann halt am Ende dann doch eins bekommen, ohne einen Ausweis, ohne die Fingerabdrücke drin. Aber das sieht man mal, also es ist jetzt nicht nur München, wo mal ein Rechner abstürzt, sondern eben alle möglichen anderen Behörden und dass die Leute damit unzufrieden sind, wenn ich habe das bei der Polizei eine Behörde, jemand hingegangen, was aufgegeben, während der Aufnahme ist der Rechner dreimal abgestürzt. Mhm. Aber es ist, wenn das aus München kam, dann ist das immer relativ schnell in allen möglichen IT-Tickern drin gewesen. Oh, hier in München, das geht nicht richtig. Ist Linux doch noch nicht reif für den Desktop? Genau, ja. Da gab es dann immer solche Diskussionen. Und ich meine, eine Sache, die wirklich zu kämpfen mit hatten, war das Problem mit der Interoperabilität. Mhm. Weil München halt gestartet ist damit. Und dann halt auch das Dokumentenformat, hier das ODF dann benutzt hat als Standardformat. Open Document Format. Genau, Open Document Format, was man LibreOffice, OpenOffice, ja. Microsoft Office unterstützt auch. Das ja eigentlich auch. Nur machen das wenige, dass sie das als Standardformat einstellen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, das als Standardformat festzulegen, dass es immer da drin speichert. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man jetzt halt dann als Behörde, die dann erstmal wenige andere darauf umstellen, dann in Kontakt ist mit anderen, dann ist das halt immer schwer, ne? Weil halt die eigenen Mitarbeiter dann sagen müssen, ja, kann sie das nicht in einem anderen Format schicken oder dann kann man das zwar importieren, aber geht vielleicht mal doch was schief. Und wenn man dann noch weiß, wir haben hier was Besonderes, dann schiebt man das halt auch auf die eigene IT. Mhm. Auch wenn das sonst ja auch oft genug vorkommt, dass jemand von einem Mac, von Word, was auf einen Microsoft Windows dann verschickt und das kann man auch nicht aufmachen oder die Sachen werden nicht so angezeigt, wie sie eigentlich sollten oder Tabellen funktionieren nicht mit den Formularen. Aber das ist natürlich dann sowas gewesen, dass es da dann schwer ist, das zu kommunizieren zu den Mitarbeitern auch, dass es nicht unbedingt an einem selbst liegen muss, obwohl man eben diese spezielle Lösung hat. Und es ist auch schwer gewesen, das anderen Behörden halt, die dazu zu bewegen, dass sie das in anderen Formaten schicken. Mhm. Und es gab da auch schon längere Zeit dann auf Bundesebene ja auch so einen Beschluss zu ODF, dass alle Bundesbehörden ODFs empfangen können müssen. Mhm. Verarbeiten können müssen und verschicken können müssen. Mhm. Als wir uns das aber damals mal angeschaut haben, haben das fast keine von den obersten Bundesbehörden konnten das machen. Das hat nicht geklappt und da hatte sich auch damals der Projektleiter 2012 mal beschwert, hat gemeint, uns wäre ja schon geholfen, wenn wir Dokumente der Bundesregierung, die wir bearbeiten müssen, im ODF-Format bekommen würden und nicht als DocX. Das würde ja die Sache schon etwas unterstützen. Und das war wirklich problematisch, dass da von anderen Bundesbehörden und auch von überhaupt von anderen Behörden da wenig Unterstützung und Verständnis dafür da war, obwohl sonst alle immer meinen, ja, offene Standards finden wir toll. Und aber in der Praxis das Umsetzen, das haben halt viele lange Zeit nicht gemacht. Ich veröffentliche mal einfach mal die Drucksache des Deutschen Bundestags zu dem ODF-Artikel, nenne ich das einfach mal. Also kann dann auch jeder nachlesen. Mache ich mit rein. Ja. Das war dann so lange Zeit, es war halt immer wieder unter Beschuss, es war dann auch immer wieder mal, dass eben Vorträge zu dem Thema waren und veröffentlicht worden ist, was man denn bisher erreicht hat. Wenn dann längere Zeit ruhig war, gab es eben wieder Gerüchte, es ist gestoppt worden. Mhm. Das Gute damals war eben, dass der Oberbürgermeister da sich immer stark hinter das Projekt gestellt hat. Der Ude, der damals dann auch mit Barmer ja verhandelt hatte von Microsoft. SPD und der hat das Ganze halt immer mitgestützt. Mhm. Und auch damals seine zweite Bürgermeisterin, ja, da ist immer Rückhalt mit da gewesen. Und das ist halt in so einer Migration, ne, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, wenn was nicht funktioniert wenn dann der Chef wenigstens dahinter steht und da kommuniziert, dann hat man halt wenigstens die Chance, dass man die Leute mitbekommt. Und das ist immer schwer, da was zu ändern, ne, ob das jetzt von Windows auf Mac ist, von Mac auf Linux, von Linux auf Windows oder was auch immer. da Leute, die sich eigentlich nicht so für interessieren, was ist das jetzt für ein Betriebssystem oder was ist da jetzt das Tolle dran, für die ist das einfach, da ist jetzt was anderes, jetzt muss ich wieder was Neues lernen. Genau. Und wenn man da nicht versucht, die Mitarbeiter alle mitzunehmen und denen zu erklären, warum man das jetzt auch macht, dann kann man keine Migration machen. Zudem, wie du schon vorhin sagtest, ja auch nicht nur die Software angepasst wurde, sondern auch die Verfahren. Ja? Mhm. Das heißt eigentlich für die Mitarbeiter eine Doppelbelastung. Ich denke, wäre sie bei dem Microsoft-Betriebssystem geblieben, hätten jetzt von Windows, was wir noch auf dem Rechner hatten, glaube ich 2000, dann auch irgendwie auf XP migriert oder sonst irgendwas zu diesem Zeitpunkt, wären sie auch unzufrieden gewesen, weil es dann auch anders aussieht und sich jetzt umgewöhnen müssen, weil das Startmenü jetzt irgendwie da so erweitert ist und sonst irgendwie was. Also einmal die Sachen, dass sich einfach das Aussehen ändert und andere Versionen sind. Genau. Aber die hätten auch das andere Problem gehabt, dass wenn man davor das gewohnt ist, dass man einfach auf einem Rechner halt mal was installieren kann. Genau. Und man sagt dann einfach so Mitarbeiter, du mach mal das da mal drauf. Und jetzt hat man auf einmal andere Prozeduren. Mhm. Dann wird das auf einmal als Problem von dieser neuen Software gesehen, genau. Weil es eben jetzt was anderes ist. Wobei das halt einfach eine Änderung war, die halt einfach auch so in der Zeit gemacht worden ist. Davor, Computer sind neu, man stellt halt hin, die Leute können installieren, was sie wollen, jeden USB-Stick reinschieben, dann merkt man irgendwann, das ist vielleicht nicht ganz so optimal, wenn man das allen erlaubt und die da alles drauf machen dürfen. Ja, und das ist halt auch eine große Umstellung, weil von denen dann, früher war alles besser, wenn da was war, da konnte ich da einfach mir was drauf machen, jetzt kann ich das nicht mehr machen und da verliert man halt auch in einigen Stellen so einen Einfluss und auch Kontrolle, was man da jetzt eigentlich alles machen kann und wenn das dann teilweise zentralisiert wird und man von den anderen abhängig ist, dann sind die halt auch schuld, wenn da was nicht funktioniert und das hat alles erstmal gar nichts mit der Technik zu tun, was das dann genau ist, sondern halt wer ist da der Ansprechpartner und wer darf da was machen. Genau, wie du schon vorhin sagtest, genau, früher war halt der IT-Fritze, sage ich mal ganz provokant, mal einem Büro weitergesessen und gesagt, pass auf, ich brauche jetzt hier mal diesen PDF-Reader, installieren wir mal schnell oder hat es selbst gemacht oder die Behörde, keine Ahnung, hat ihren Sohn angerufen, weil der sich mit Büchern auskennt und sagt, was brauche ich da jetzt? Gell? Also auch alle mit Admin-Rechten unterwegs waren und da ist ja das Prinzip ja von Linux auch schon vom Betriebssystem natürlich ein bisschen anders, die Philosophie dahinter. Wo ich sagen muss, wenn man jetzt heute mal guckt, ist es auch nicht viel anders, weil tendenziell Leute auch nicht mehr mit Admin-Rechten arbeiten, wie es halt früher zu Windows NT 2000 oder XP-Zeiten war, wo das natürlich noch ganz grausig war, weil einfach viele Software gar nicht dafür gemacht wurde, im User-Kontext laufen zu lassen. Und dementsprechend war natürlich dann so mit dieser zentralen Softwareverteilung, was man mit eingeführt hatte, eigentlich was zu dem Zeitpunkt schon sehr innovativ war. Das gab es ja erst bei Microsoft erst viel, viel später. Ne? Na, das ist, also gerade das, dass man nicht so viel machen kann. Ich habe das auch mal, ich meine, das war das Beispiel von der Polizei in Niedersachsen. Die haben auch GNU Linux Desktops, haben sie, soweit ich weiß, immer noch. Allerdings ist es das so, dass sich nach und nach die Leute immer zusätzlich noch einen Windows-PC hinstellen haben lassen. Dann haben die an einem Arbeitsplatz zwei oder drei Computer sogar, weil bestimmte Dinge da drauf nicht funktionieren. Und als ich da mal weiter nachgefragt habe, was funktioniert denn nicht, dann kam so raus, naja, ich brauche halt Windows, weil sonst kann ich keine Überwachungsvideos, die ich auf dem USB-Stick krieg, anschauen. Jetzt ist das so, dass die GNU-Linux-Rechner sind so eingestellt, dass man keine USB-Sticks erlaubt. Ah, okay. Also wenn man doch die Überwachungsvideos angucken will, dann muss man sagen, ich brauche hier so eine Windows-PC und da darf man das dann drauf machen. Und deswegen ist halt das eine schlechter, weil da kann man das ja nicht mitmachen und das andere ist besser, weil da kann ich's. Okay. Und natürlich ist es auch jetzt nochmal von der Struktur her auch was anderes, ne? Ob man halt dort, wenn man jetzt eine leitende Position hat zu dem Computerfritze, wo du gemeint hast, sagen kann, so, und du gehst heute erst nach Hause, wenn das wieder funktioniert. Oder ob ich halt in so einer Support-Schleife dann ein Ticket bekomme und die nächsten paar Tage erstmal nichts von höre. Genau, ja, absolut. Ja. Das war jetzt erstmal so die, was so vorher meist passiert ist. Dann haben wir irgendwann 2013 gab es so einen ersten so einen Zwischenerfolg. Da wurde dann gesagt, 15.000 von den Rechnern sind umgestellt. 15.000, ja, genau, von den Rechnern sind umgestellt und laufen jetzt auf mit diesem Linux-Client. Das ist auch eine spezielle Linux-Distribution, die sie angepasst haben, gell? Am Anfang haben sie das sehr stark angepasst. Da war das so eine Distribution, die auf Debian basiert ist und nochmal sehr starke Anpassungen hatte. Dann haben sie irgendwann gewechselt und haben eine mehr Standardversion, eine Ubuntu benutzt. Das ist jetzt auch immer noch dort im Einsatz. Das ist irgendwann mal gewechselt worden. Also es sind einige Entscheidungen auch mit getroffen worden, die man dann so im Nachhinein hat man am Anfang gedacht, okay, wir machen alles selbst, genau. Und dann halt immer mehr der Prozess zu, wir holen uns dann doch ein paar Dienstleister rein und geben das eben Leuten, die das tagtäglich auch in anderen Firmen oder für andere Behörden auch mitmachen und ist so ein bisschen mehr weg von diesem, wir versuchen das alles alleine. Was auch natürlich damit zu tun hatte, dass das generell auch schwer ist, Personal zu bekommen, die das alles intern machen. Mhm. Auch wenn man dann so Prozesse hat, bei denen dann, wenn man sich bewirbt halt, wenn man sagt, okay, wir hätten den gerne, dauert das dann trotzdem noch ein halbes Jahr, bis die Dokumente da alle durch sind. Das führt nicht unbedingt dazu, dass man jetzt schnell, also dass man Leute im IT-Bereich bekommt, die halt schneller wechseln. Ja, ja. Ja, und dann gab es eben 2014 eine Wahl wieder in München. Und dann ist der Bürgermeister, der das Ganze gestartet hatte, der Oberbürgermeister, ist nicht mehr angetreten. Mhm. Und dann nach der Wahl ist dann eine Koalition von SPD und CSU rangekommen. Und der neue Oberbürgermeister war der Dieter Reiter. Das war jetzt nicht der Wunschkandidat von dem vorher, von dem Ude, der hatte jemand anders da drin, aber der Reiter ist es dann geworden. Und ab da hat sich dann das nochmal geändert, dass sie eben nicht nur mit diesen ganzen organisatorischen Problemen zu tun hatten, die so eine Migration halt insgesamt hat oder so zu dem Zeitpunkt fast schon eigentlich ein IT-Betrieb einfach zu kämpfen hat, dass er nicht nur mit damit zu tun haben, wie beherrscht man so eine komplexe Infrastruktur in so einer Verwaltung, was jetzt nicht unbedingt die einfachste Umgebung ist, es gibt halt keinen Rückhalt mehr auch von der Leitungsebene. Das hat dann relativ schnell nach der Wahl auch schon angefangen. Das erst hat der Bürgermeister von der CSU, der Josef Schmidt, der kam mit der ersten Sache raus. Also die CSU hat ja immer schon gegen das Projekt geschossen. Aber der kam dann auf einmal, ist an die Presse gegangen, damit das sein iPhone hätte jetzt nicht geklappt, das irgendwie da einzubinden. Und wegen Mailsystem irgendwas war da. Ja, die konnten, also da waren, es war einfach nicht vorgesehen, dass iPhones benutzt werden als Dienstgeräte. Aber der Herr Bürgermeister hier von der CSU wollte unbedingt ein iPhone und dann musste man dafür, glaube ich, sogar einen extra Server einrichten, damit das damit funktioniert, und das hat halt eine Weile gedauert und daran war dann aber Linux schuld, Linux steht ja eigentlich für diesen Desktop-Bereich dort, also die Desktops waren schuld, dass sein iPhone jetzt nicht schneller da angebunden werden konnte. Ja, weil da ist ja auch dieses Linux drauf und Linux war ja allem schuld. Genau, und das ging dann auch gleich durch die Presse. Der hat ja gemeint, ja, das müssen wir aufhören. Wir müssen jetzt das benutzen, was die anderen auch benutzen und da zurückwechseln. Und dann, damals ging schon so eine erste Welle wieder durch die IT-Medien. München wechselt zurück auf Windows. Ja. Dann kam ein bisschen später dann nochmal der Oberbürgermeister Reiter, der dann nochmal nachgelegt hat und gemeint hatte, hier Mail-Server-Ausfall, das funktioniert hier alles nicht, wir müssen wechseln. Was sich nachher auch herausgestellt hat, dass das überhaupt nichts jetzt mit, in dem Fall auch gar nicht sonst mit Linux irgendwie zu tun hatte oder mit freier Software. Aber da ist auf einmal ziemlich Stimmung gemacht worden, was kann das immer noch nicht ganz erklären, jetzt woher das genau kam, dass da von Anfang an geschossen worden ist. Vielleicht war das auch so ein bisschen, dass halt so bei den Mitarbeitern einige halt noch so eine Grundstimmung hatten hier, unsere IT, wir sind also unzufrieden. Da hat man gedacht, okay, wenn ich jetzt das Gleiche mit reinschlag, dann stelle ich mich auf die Seite der Mitarbeiter und die finden mich besser. Oder was da jetzt genau der Grund war, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, aber auf jeden Fall ist da ziemlich schnell dann immer in die Kerbe reingeschlagen worden. Und das war damals schon recht spannend, dann wie relativ schnell auf einmal so Meldungen rumgingen, ja, München wechselt jetzt wieder, obwohl das ja eigentlich vom Stadtrat dann beschlossen werden muss. Aber ja, der Bürgermeister will das jetzt, also war die Meldung erstmal, München wechselt zurück. Und als ich vor kurzem noch mit Leuten außerhalb von Deutschland gesprochen hatte, da immer noch, was, München ist es wieder in den Medien? Ja, die haben doch schon ganz lange gewechselt. Mhm. Also da kam das so an, gute Presse für, also gute Pressearbeit damals für diejenigen, die das nicht so gut finden, dass bei Software auf so einem, bei so einer Stadt läuft, aber ja. Genau. Und ja, dann hat der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, wollte dann auch, gab es eine Mitarbeiterbefragung, wie unzufrieden die sind, und da sollte eine Studie gemacht werden. Mhm. Und zwar, also, das ist dann vergeben worden an Accenture. Mhm. Ja. Das ist auch schon etwas kritisch von manchen so gesehen worden, weil Accenture ist ja, glaube ich, 9-mal hintereinander Microsoft Gold Partner des Jahres gewesen. Ja. Und ja, da haben auch schon manche gemeint, dass eben der Reiter da nicht ganz unparteiisch ist, auch weil er noch vor der Wahl und auch danach sich mal in Interviews als Microsoft-Fan bezeichnen hat lassen, ohne dem jetzt zu widersprechen, und auch davor schon den Umzug von des Microsofts Hauptquartiers Deutschland nach München rein, gemeint hat, dass das so sein Verdienst mit gewesen wäre, als Wirtschaftssenator war damals, soweit ich das im Kopf habe. Und ja, da war halt erstmal die Vergabe, oh, jetzt gibt das dann an Accenture, und Accenture schreibt dann so, okay, hier jetzt wechseln, also ein bisschen wie das im Auswärtigen Amt auch gemacht worden ist damals, da wollte das ja dann auch der Leiter damals dann wechseln, dann hat er eine Studie, die erste hat ihm nicht das gegeben, was er wollte, nochmal eine Studie, genau, die ja, klar, hat dann auch nicht das gegeben, was er genau wollte, da gab es noch eine dritte, das waren so ein Zweiseiter, der hat dann gesagt, ja, jetzt wechseln. Genau, ja, das war halt, man beauftragt halt so viele Studien, bis man halt das Ergebnis haben hat, was man halt eigentlich sich wünscht. Ja. Naja, das Interessante war dann, dass diese Studie von Accenture eigentlich, also das primär gemeint hat, was das Problem dort ist, sind organisatorische Schwierigkeiten. So ehrlich waren die dann, ja, in der Studie? Ja, also es war schon, es ist jetzt nicht so, dass da alles so mit freier Software so toll drin war, und ich stimme da jetzt auch nicht allen Teilen dazu, aber also was von allem, was ich gehört habe, stimme ich auf jeden Fall zu, dass das größte Problem dort sind organisatorische Schwierigkeiten. Mhm. Da ist von Sachen, hört man dort, dass es gibt von diesem Linux-Client Updates, die werden von anderen Einheiten dort nicht eingespielt, weil die das alles selbst entscheiden können, wann und ob sie Updates abspielen. Es gibt jetzt nicht eine Stelle, die sagen kann, wir machen jetzt diesen Client, upgraden wir alle, ja, und dann kriegen die alle den neuesten Sicherheitsupdates, sondern das ist so, man sagt, ja, ist eine neue Version verfügbar, und dann können aber viele andere Leute entscheiden, ob das gemacht wird oder nicht. Mhm. Das führt dazu, dass in der Stadtratssitzung, die jetzt da dem letzten dann war, da kommen wir gleich noch drauf, hieß es dann von einer Stadträtin, dass die dort zwischen 10 und 15 verschiedenen Betriebssystemen in verschiedenen Versionen haben. Mhm. Also dann von uralt Ubuntu-Versionen zu neueren, zu allen möglichen Versionen von Microsoft Windows. Und dann mussten die Leute arbeiten mit uralt Open-Office-Versionen, die irgendwelche Bugs hatten. Die waren dann zwar schon seit 2 Jahren gefixt, aber die Updates sind noch nicht bei den Leuten dann angekommen. Mhm. Und das sind halt Sachen, das ist, da kann man, egal mit welcher Technik man da arbeitet, wenn man neue Versionen dann erstellt und Dinge behebt, aber das nicht bei den Leuten ankommt, dass sie dann unzufrieden sind, wenn sie seit 2 Jahren mit den gleichen Problemen arbeiten müssen. Das ist klar verständlich, dass das zu Problemen führt. Sie haben auch so gemeint, okay, dass dieser Windows-Client dort aktualisiert werden muss, weil die haben eine ziemlich uralt Version des Windows-Clients, und auch wenn man aus München immer gehört hat, das stürzt so oft ab, wenn sich da Leute beschwert haben, dann ist das nicht der Linux-Client gewesen, sondern das ist meistens in den Referaten gewesen, die diesen Windows-Client benutzen. Und der ist nach allem, was ich gehört habe, extrem veraltet und in miserablem Zustand. Und die haben gesagt, okay, es gibt einfach Anwendungen, die laufen nur auf Microsoft Windows und da ist eben noch keine andere Lösung für gefunden. Das sollte man auf jeden Fall einen anderen Client, also diesen Windows-Client mit verbessern. Mhm. Und aber die Studie hat es nicht gesagt, hier Linux-Client abschaffen. Es war noch drin, ja, man sollte vielleicht mal überprüfen, ob das sinnvoll ist, dass man zwei Clients mit weiter warten muss. Mhm. Das war mit drin, aber wie da jetzt die Entscheidung ausfällt, ob das vielleicht dann bedeutet, dass man diesen Windows-Client irgendwann ablösen kann und mit Terminal-Servern oder sonst was ersetzen kann, das war da noch nicht festgelegt. Mhm. Aber es war schon von immer wieder zu hören, so von Leuten, die dort arbeiten, dass anscheinend da sehr klare Bestrebungen sind, wo das so hingehen soll und dass man diesen Linux weghaben will, mhm, aus der Leitungsebene. Und jetzt war vor drei Wochen ungefähr, war eine Sitzung im Stadtrat, mhm, und im Vorfeld davon gab es auf einmal für diese Agenda dort eine Ergänzung der Tagesordnung, mhm, und da gab es auf einmal einen Punkt 6b neu und vorher war da der Punkt einfach nur zu diesem neuen Konzept zu einer Restrukturierung der IT, mhm, dort. Nicht das, was jetzt der Gutachter hier, die Accenture-Studie, gesagt hat, wie man das machen soll, sondern nochmal ein bisschen eine andere Lösung, weil man das dann doch ein bisschen besser wusste als die. Und das sollte dann dort beschlossen werden. Und auf einmal gab es in dieser Ergänzung so ein paar Nebensätze, dass man dann auf einen Client gehen soll bis 2020, der auf marktüblich Standard-Client soll gewechselt werden und als das Betriebssystem. Und also was dann zugeführt hat, dass in so einem Ergänzungsantrag so ein Projekt, was ja dann schon 14 Jahre lang lief, ja, mal kurz so beendet werden sollte. Also, mhm, so war es auf jeden Fall, wie das erstmal wahrgenommen worden ist. Und ja, als wir das dann gesehen haben, haben wir gedacht, okay, davor, also schon vor der Einführung und auch dazwischen bei allen möglichen Schritten musste man große Studien, Berechnungen, genaue Kalkulationen, was kostet sowas, rechtfertigen, warum man das weitermacht, Aufstellung von allen Sachen, die daran beteiligt sind, Abhängigkeiten, wenn ich das mache, was kann man dann alles nicht machen oder was kann man dann machen und dass das alles vorliegen muss und jetzt soll auf einmal in dem Stadtrat, weil da jetzt gerade die Mehrheit von CSU und SPD ist, will man das jetzt auf einmal kurz so beschließen. Und wir haben da sehr viele Fragen gehabt, die können wir ja noch mit hier verlinken, drin verlinken, nochmal, ja, die überhaupt nicht beantwortet waren. Also einmal, was kostet denn das? Mhm. Was sind da alles an Abhängigkeiten drin? Also gerade mit diesem LibreOffice, mhm, was heißt denn das? Also wird das dann weiter eingesetzt oder nicht? Was ist denn mit den ganzen Mitarbeitern, die da jetzt dran arbeiten, die für die Stadt diese Linux-Clients machen? Was passiert mit denen? Sollen die nun umgeschult werden oder wie soll das aussehen? Und noch sehr viel mehr Fragen, die wir uns einfach nicht beantworten konnten, wie das jetzt dann genau funktionieren soll. Und die haben wir dann an alle Stadträte geschickt. Die Fragen? Die Fragen. Mhm. Haben gesagt, also bevor sie das entscheiden, dass sie das machen wollen, würden wir ihnen empfehlen, dass sie da auf jeden Fall mehr Klarheit drüber haben, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und wir haben das auch an die Presse eben weitergegeben und dann noch an viele von unseren, also unsere Fördermitglieder in, mhm, Deutschland, gesagt, dass wenn sie da Leute anfragen, auch fragen, so was soll da eigentlich gemacht werden und seid ihr euch bewusst, was da dranhängen könnte? Mhm. Und ja, das Spannende war dann, dass dass da relativ viel Resonanz erstmal drauf kam. Also wir haben erstmal Journalisten haben das dann auch dort Anfragen gestellt und jetzt nicht nur rein irgendwie so IT-Journalisten, so aus den üblichen News-Tickern, sondern auch von Printmedien. Mhm. War zum Beispiel auch hier von Investigate Europe heißen die. Mhm. So ein Verbund von 9 Journalisten aus 8 verschiedenen EU-Ländern, die so zusammen investigativ Recherchen machen, mhm, zu Themen, die ganz Europa mit betreffen. die arbeiten auch an dem Thema, die Abhängigkeit von Europa, von Microsoft und wie da Verträge aussehen und wie das funktioniert. Und als die das mitbekommen haben, haben die auch gleich dort Anfragen gestellt bei den bei der Politik dort. Die waren dann auch bei der Stadtratssitzung mit einem Kamerateam dort und haben das aufgezeichnet. Und ja, also da kam ziemlich viel dann bei den Leuten dort auf einmal an Anfragen auch an. Und bei der Sitzung selbst haben dann auch die ganzen Stadträte gesagt, also sie haben noch nie so viele Fragen zu irgendeinem Thema bekommen wie jetzt und so viele Zuschriften von Bürgern aus ganz Deutschland, was da jetzt gemacht wird. Und viele von unseren Fragen sind da auch mit vorgelesen worden, weil die Stadträte gesagt haben, ja, also das wird mich jetzt auch schon interessieren. Sogar von Leuten, die jetzt, also ich bin ja auch dafür, dass wir jetzt hier auf Microsoft wechseln. Da war ich ja schon immer dafür. Ja, ja. Aber ich hätte trotzdem die und die Fragen. Beantwortet, ja. Ja, also es wurde dann in der Sitzung auch gesagt, ja, wir sind jetzt nicht dafür da, diese Fragen zu beantworten. Der Oberbürgermeister hat in der Sitzung dann auf einmal gemeint, dass es ja jetzt gar keine endgültige Entscheidung wäre, sondern es würde ja um eine Prüfung gehen, ob man das machen will. Das haben sehr viele Leute vorher nicht so verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das vorher geplant war. Ich kann mir genauso gut vorstellen, also dass es vielleicht war es als Prüfantrag von Anfang an gemeint und ganz, ganz schlecht dazu formuliert, wobei die Formulierungen schon sehr tendenziös sind und auch die Redner bei der Stadtratssitzung sich das, bevor der Oberbürgermeister Reiter das dort klargestellt hat, sich nicht so angehört hat, als ob es dort um eine Prüfung geht. Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen so ein Zurückrudern da gewesen, dass da auf einmal doch zu viel Aufmerksamkeit zu dem Thema da war, dass man gesagt hat, okay, es geht jetzt um das Prüfen. Auf jeden Fall ist dann in der Sitzung, gab es dann auch einen Änderungsantrag. Also die meisten sind abgelehnt worden, aber es gab eine Ergänzung, der dann zugestimmt worden ist. Da ging es dann darum, dass bevor dann eine endgültige Entscheidung dort getroffen wird, sollen erstmal eine grobe Kalkulation der Kosten vorliegen. Also das, wie es eigentlich immer gemacht wurde? Wie man das, also wenigstens eine grobe Kalkulation sollte da sein. Und es wurde aber da und dass der Stadtrat danach endgültig nochmal entscheiden soll, was auch immer passiert. Also das ist jetzt eingebaut worden. Das war davor nicht mit drin. Und aber es wurde da auch schon wieder von marktüblichen Client-Architekturen gesprochen, die das dann sein soll. Und also die ganzen Prüfaufträge, die so ein bisschen sehr tendenziös mit, weil das ja immer so drum geht, ja, wir wollen auf einem Client, marktüblichen Client, alles drauf haben und dafür soll ein Konzept gemacht werden. In der Stadtratssitzung ist, also so oft wie dort jetzt Firmennamen genannt worden sind, was man denn jetzt eigentlich will, sieht das auf jeden Fall nicht so sehr ergebnisoffen aus. Es ist auch immer noch unklar, wer das eigentlich prüfen soll und wer das Konzept machen soll. Also ich habe von mehreren Journalisten gehört, die da angefragt haben und dann hieß es, ja, irgendwann im Herbst wissen sie das, wobei das ganze Jahr bis 2020 eigentlich gemacht werden sollte. Also da ist irgendwie ziemlich Chaos mittlerweile. Es ist auch so, dass nicht alle Stadträte wissen, was jetzt eigentlich genau entschieden worden ist. Okay. Also heißt das jetzt, wir wechseln auf Windows oder heißt das jetzt, wir prüfen? Bezieht sich auf das Prüfen jetzt doch nur auf einen anderen Teil, das mit der GmbH oder, also da ist ziemliches Chaos, was da eigentlich genau jetzt passieren soll und gemacht werden soll. Auf jeden Fall, also der Oberbürgermeister hat gesagt, ja, wir prüfen da jetzt nur, das ist noch keine Entscheidung, sondern es geht nur um Prüfen. Was man ja erstmal so glauben kann, nicht muss. Ja. Genau, die haben jetzt, das war ja jetzt, diese Stadtratssitzung ist ja gar nicht so lange her, oder? Drei Wochen. Drei Wochen jetzt hier, genau. Ich gucke gerade, gab es das Protokoll dieser Stadtratssitzung öffentlich? Also das Video, das wurde ja live gestreamt. Mhm. Das Video konnte man auf jeden Fall vor einiger Zeit noch runterladen. Ich gucke mal nachher nach. Mhm. Wenn der Link noch funktioniert, können wir den ja reinmachen. Auf jeden Fall, ja. Sonst ist der Beschluss online. Sitzungsprotokolle online, hier bist du, glaube ich. Ja, okay. Die war, warte mal, das muss dann gewesen sein. Das Stadtratportal, genau. Öffentliches Plenum. Sitzungsprotokolle, öffentliche Sitzungen. Donnerstag, oder Sozialausschluss, okay. Wie hieß denn das denn? Okay, ich muss das ja, mal angucken. Ja, müssen wir nachher mal, genau, mal schauen, ob da das genaue Protokoll da mit drin ist. Das Letzte, was ich hier sehe, ist nämlich vom 14.12.2016. Das muss ja schon 2017 gewesen sein. Ja. Also das Video ist auf jeden Fall war verfügbar. Ich habe das auch runtergeladen, falls man da nochmal was nachgucken will. Aber also was ich so erstaunlich fand, war halt auch in der Diskussion dort, dass man da nicht erst auf Fakten gegangen ist, ja, und dort geschaut hat, also was ist eigentlich das Problem, wie will man das beheben, was würde das kosten, wie geht man das an, sondern dass das sehr, sehr stark mit Emotionen betrieben worden ist. So die einen so, ja, ich will Microsoft, weil das ist einfach besser oder so. Also das war ungefähr so das Niveau, auf dem sich manche Beiträge da gehalten haben. Und für mich war das so von der Argumentation, was irgendwie, also wollen jetzt SPD und CSU Windows um jeden Preis auf den Desktops? Und warum? Also das konnte man einfach nicht so richtig nachvollziehen, weil die Studie war ja nicht so stark und die ganzen Antworten, also auf die Fragen, warum das jetzt unbedingt gemacht werden muss, da kam nichts. Und es ist auch komisch gewesen, dass eigentlich ist ja die Strategie, man will Betriebssystem unabhängig sein. Genau. Man will neue Verfahren so entwickeln, dass sie einfach überall funktionieren, dass man in ein paar Jahren einfach egal ist, was da für ein Desktop-System ist, dass die Leute vielleicht auch mit ihrem Mobiltelefon, Tablet oder sonst was auf Sachen zugreifen können. Wenn man das eh vorhat, warum soll man dann jetzt noch viel Ressourcen reinstecken, um jetzt nochmal so eine Migration zu machen von 25.000 Rechnern? Ja. Wenn man eigentlich auch gerade mit so einer Organisationsumstellung, die jetzt planen, wahrscheinlich erstmal alle Hände voll zu tun hat. Also die wollen die Organisation wieder komplett umkrempeln und nebenher die Technik komplett ändern. Das ist was so für mich als Verwaltungswissenschaftler, der so sich damit beschäftigt hat, wie so Organisationen versuchen, sich zu ändern, ist das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist ja super geil, oder? Auch das Verfahren, Prozesse und Technik dazu, das kann nur sehr schwierig sein. Und dann auch noch in der Situation, dass ich meine, von diesen ganzen Änderungen, viele von den Mitarbeitern aus der IT, die haben das Ganze aus den Medien erfahren. Also die haben das nicht irgendwie vorher, dass mit denen darüber gesprochen worden ist, wir wollen jetzt auf einen anderen Basis-Client gehen und das sind die Probleme oder so, sondern das war schon davor, sind die Leute, die diesen Linux-Client machen, sehr verärgert gewesen, weil der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister da hier irgendwelche iPhone-Probleme oder Mail-Server-Probleme auf die geschoben haben, also dass das dort ist, was ja auch was ist, also ich hänge mich rein und versuche dort so eine Verwaltung mit umzustellen und dann kriege ich auf einmal von meinem Chef hier öffentlich redet er schlecht über meine Arbeit. Das ist was, das motiviert die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt, jetzt in nächster Zeit so richtig Gas zu geben. Und da hat man jetzt auch, Montag gab es ja auch einen Beitrag noch bei Heise dazu, den können wir auch noch mit verlinken, dass der Chef von dem IT-Dienstleistungszentrum gemeint hat, also technisch sehe ich keinerlei Gründe, warum wir jetzt hier diese Remigration da machen sollen, warum wir da jetzt wechseln sollen. Und da ist auch komplettes Unverständnis, warum das Ganze jetzt eigentlich gemacht werden soll. Und in so einer Situation, in der ich so viele Mitarbeiter auch noch verärgert habe und die das nicht verstehen können, was da ist, dann die Organisation ändern und dann auch noch eine Migration mit denen machen zu wollen. Das ist eine, also wenn das funktioniert, dann Respekt für die, die das dann hinkriegen. Mhm. Also ich glaube, das wird eine Monsteraufgabe und für mich ist das gerade, also mit allen Zielen, die die sonst haben, ich würde mich fokussieren auf diese Organisationsstrukturierung, schauen, dass man das hinbekommt, dass man eine Struktur hat, die in Zukunft Wechsel schneller möglich machen, dass man besser reagieren kann auf neue Gegebenheiten. Und warum sollte man jetzt sich an eine Änderung machen, die in 5 Jahren vielleicht schon komplett irrelevant ist, weil die Leute ihre eigenen Geräte von zu Hause mitbringen? Genau. Also das ist halt so der Punkt, weil damit das, was sie eigentlich verbessern wollten, war einfach diese Langsamkeit. Die hatten halt, egal zu was sie migrieren mussten, ob das jetzt ein Windows-Betriebssystem gewesen wäre oder Linux, die haben einfach sich damit zu viel Zeit gelassen. Die haben zu viele organisatorische Hürden regeln müssen und sind dadurch sehr, sehr langsam geworden. Und jetzt entwickeln die sich eigentlich mit diesem richtigen Step, unabhängig zu werden von einer Plattform, ich sage es mal ganz bewusst, dem Plattformgedanken sich zu verabschieden, sondern hin zu einer unabhängigen Plattform, was auch immer das sein soll, und darauf ihre Organisation auszurichten. Wie du schon sagtest, dass sie halt dann einen Plattformwechsel, also ob es jetzt innerhalb der Plattform ist oder eine andere Plattform, ist ja erstmal völlig egal, einfach schneller zu machen und nicht wieder in diese Situation zu kommen, dass sie im Jahre 2003 noch Windows 2000 Rechner oder Windows NT Rechner noch im Einsatz haben. Weil das ist, die steuern das gleiche Problem wie schon mal rein. Ja, und ich meine, letztlich, wenn man dann die Organisationsstruktur dort anders hat, dann kann ich auch ganz anders dann entscheiden, also erstmal neue Fachverfahren besser, schneller einführen, die unabhängig vom Betriebssystem zu machen, und ob dann irgendwann in 5 oder in 10 Jahren, ob dann der Client, der standardmäßig auf so einem Gerät ist, wenn es dann auch solche eigenen Geräte ist, ob das dann GNU Linux ist oder ein Microsoft Windows oder ein Mac OS X oder was auch immer das dann, was dann immer das auch ist. Ich meine, ich würde natürlich bevorzugen, es wäre ein freies System, aber letztlich kann das gut sein, dass das Einzige, was da eigentlich noch zählt, ist, dass dort ein Webbrowser drauf läuft und alles andere ist eigentlich irrelevant. Ja. Warum dann so viel Zeit und Geld in was reinstecken, was also im Moment auch noch unüberschaubar ist, wie viel das eigentlich kosten wird. Wenn man das in neue Fachverfahren steckt und in die Mitarbeiter steckt, sehr viel besser investiert. Ich muss aber denken, natürlich ist auch die CSU sehr wirtschaftsgetrieben, gerade in München, und Microsoft hat seinen Deutschlandsitz in München. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, was du natürlich da an denen an Geld gibst, bleibt quasi auch in Bayern, in Anführungszeichen. Was natürlich kurzfristig gedacht ist, ganz klar. Ein Teil davon geht ja erstmal nach Irland. Genau, nach Irland, genau. Aber man hat halt auch immer das Gefühl, dass halt das auch an lokale Wirtschaftsförderung einfach dienlich ist, gell? Na, wobei, das ist ja jetzt gerade die Frage, wie das ist, weil die Lösung, die ja jetzt eingesetzt wird, da sind ja mehrere Unternehmen aus Deutschland, aus der Schweiz mitbeteiligt. Was passiert mit denen? Also das sind kleine mittelständische Unternehmen, die daran arbeiten. Da ist wirklich IT-Kompetenz dann auch mit im Land, dadurch, dass man das mit beauftragt. Da ist dann eher die Frage, was passiert mit denen oder auch mit den Mitarbeitern. Man hat da jetzt Leute, die sich mit so Systemen mit auskennen. Werden die jetzt umgeschult und sind dann irgendwie Microsoft Certified irgendwas? Also das mit das Thema jetzt rein Wirtschaftsförderung, ich glaube, das ist ein bisschen kurz gedacht, wenn man da so denkt, okay, das macht man jetzt so, weil Microsoft dort den Sitz hat, dass da jetzt sehr viel mehr dort landet. Das würde ich erstmal gern so ein bisschen in der Rechnung sehen, wie viel da jetzt wirklich dann mehr in Bayern landet oder in München in dem Fall landet. Und also da hatte auf jeden Fall auch die von, ich glaube, das war von, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher von, ob es war, aber ich glaube, es war die Frau Hübner von der SPD, die gemeint hatte, nein, also dieser Umzug von Microsoft Zentrale nach München, das hat nichts mit dieser Entscheidung zu tun. Sie hätten genügend Einnahmen aus anderen Gewerbesteuern, dass sowas nicht die Entscheidung beeinflussen würde. Okay. Also wenn man das dann so sieht, dann sollte das eigentlich jetzt nicht so der große Grund sein, dass man das jetzt aus Wirtschaftsförderungsgründen macht. Gut, aber die Microsoft-Lobbyisten sitzen ja auch dann auch sehr dicht Tür an Tür, oder? Die neue CSU-Zentrale ist ja direkt neben dem neuen Microsoft-Zentrale. Genau. Wer da bloß Blödes denkt, ne? Apropos Firmen und Spezialisten, was war Anteil der Community eigentlich oder der Beitrag der Community zu der ganzen Umstellung? Gab es da aktive Unterstützungen aus der Linux-Community, jetzt außerhalb jetzt, sage ich mal, der alles, was rund um die FSFE passiert, die jetzt natürlich auch da intensiv mit, also gerade auch als Sprachrohr viel gedient hatte? Hm. Gab es da, keine Ahnung, die lokale Linux-User-Group, die da mit unterstützt hatte, oder war das wirklich nur, man hat sich Profi-Firmen geholt, die für Teilbereiche Migration von Microsoft zu Linux spezialisiert waren? Wie war denn das ganze Ökosystem da außen rum? Weil wenn du als Stadt sowas vorhast, kannst du nicht mehr auf deine vorhandenen Dienstleister zurückgreifen. Und die waren ja alle mehr oder minder auf Microsoft gepoolt. Also so Community-Support, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, da gab es nicht so besonders viel. Also es ist, was auf jeden Fall mitkam, ist, dass zum Beispiel bei LibreOffice gab es mehrere Änderungen, die jetzt auch so von der Stadt München, von denen ihren Bedürfnissen dort aufgenommen worden ist. Mhm. Da ist auch die Stadt München Teil von so einem Projekt von dort gewesen, von der Document Foundation, die dort so ein Projekt gemacht haben, dass bestimmte Funktionalitäten bei LibreOffice verändert werden. Also da ist das schon auch so gewesen, dass jetzt von Projekten wie dann LibreOffice, wenn es dann so Wünsche gab von jemandem, bei dem man gesehen hat, okay, die machen was Gutes hier, dann unterstützt man das ein bisschen anders mit die Bedürfnisse, die haben wir jetzt, wenn das jetzt einfach von irgendwelchen kommt, die jetzt da halt LibreOffice auf ihren Windows-Clients benutzen. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl, dass da ein bisschen mehr drauf gehört worden ist. Mhm. Ansonsten, ich weiß, dass es ganz am Anfang auch noch mal so ein bisschen Interaktion gab, als noch im Auswärtigen Amt freie Software mehr eingesetzt worden ist und dort auch auf den Clients verwendet worden ist, dass es da auch so Treffen gab und da auch ab und zu so ein bisschen Leute noch, die generell auch an so Projekten mitgearbeitet haben, da gesagt, okay, da auch ein bisschen was mitgeholfen haben, wenn da irgendwo was, irgendwelche Probleme waren, weil die halt die Leute gut kannten, die dort gearbeitet haben oder da drin involviert waren, dann haben da bestimmt auch mal Leute so mal am Wochenende bei irgendeinem Hackathon ein bisschen mit Hand angelegt, aber jetzt nichts, was jetzt so wirklich hier, wir unterstützen das jetzt so komplett und das ist der Support, sondern also der Support, der kommt dann schon von den Unternehmen, die daran beteiligt sind. Und da würde ich sogar eigentlich sagen, so dass da schon noch relativ wahrscheinlich zu lange das versucht worden ist, das komplett selbst zu stemmen und sich zu spät Expertise von außen mit reingeholt worden ist. Das ist immer mal wieder so, ist bei so Migration, dass man das so gesehen hat, ja, wir haben ein paar Leute bei uns, die kennen sich hier damit aus, wir kriegen das so hin. Und dann merkt man aber halt dann doch, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt halt schon mal einen kleinen Computerpool an der Uni oder in der Schule gewartet habe oder ob das halt nachher dann eine Infrastruktur ist, die halt dann für 25.000 Rechner funktionieren soll. Und das sieht man auch immer mal wieder an so jetzt in kleinerem Maß an Schulen, wenn jetzt ein Lehrer sagt, ja, ich benutze ja zu Hause auch GNU Linux, ich stelle da mal die Schule um, dass das halt die Probleme, die dann auf einen zukommen, wenn man halt eine größere Installation hat, das ist halt dann doch ein bisschen was anderes. Weißt du, Entschuldigung, ich unterbreche, wenn du sagst, größere Installationen, weißt du, was für Tools und Software da zum Einsatz gekommen sind? Also haben die Images gemacht, gab es dann zentrales Patch-Management, gab es da irgendwie zentrale Softwareverteilung? Weißt du, hast du da Details, wie das ablief? Also jetzt? Nee, da habe ich keine Details dazu. Ich weiß nur, dass das nicht so einfach war, jetzt neue Versionen eben überall dann verfügbar zu machen, sondern dass das halt jeweils wieder an diesen anderen Punkten mit lag, ob die diese Updates dann mit also wieder eingespielt haben. Aber welche Tools sie da genau benutzen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Okay. Hätte ja sein können, dass du sagst, okay, dass die, weil das klang ja so, dass sie jetzt die Wahl hätten, diese Updates einzuspielen. Die Frage war jetzt, kam das jetzt irgendwie quasi über die Softwareverteilung, wo sie sagen mussten, okay, sie drücken jetzt nur noch installieren und dann ist gut. Oder ob dann in den Subbereichen, wo halt die zu entscheiden haben, jetzt muss ich diese Software aktualisieren, es dann hieß, na, jetzt musst du halt irgendwie an unsere 80 Arbeitsplätze mit deinen Turnschuhen hinrennen und über mal die CD reinschmeißen, um halt mal ein Upgrade zu machen. Nee, also da war zwischendrin mal, gab es da auch eine Änderung mit der Softwareverteilung. Also es ist jetzt nicht so, man muss da jetzt mit den Turnschuhen rumrennen, weil, also das ist ja was ja, ich meine, wenn das am Anfang Debian und dann Ubuntu ist, dann gibt es ja, je nachdem, welche Repositories man da einbindet, dann sollte das ja relativ einfach dann auch sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was sie dort verwendet hat. Müssen wir mal gucken, ob wir noch den ich glaube, da gab es mal einen Artikel dazu, der das so ein bisschen beschrieben hat, was sie genau da für Tools auch so mit verwendet hatten. War das Phi, was sie da hatten? Aber da bin ich gerade nicht sicher. Okay. Wir waren stehen geblieben, Expertisen von außen reinzuholen, dass man viel zu spät gemerkt hatte, dass sowas eigentlich viel, viel komplexer ist und man so eine Migration, wenn man das halt einmal macht, dann natürlich nicht so viel Erfahrung hat, wie gegebenenfalls Fremddienstleister, die halt dafür spezialisiert sind oder sich halt auskennen für solche Migrationsszenarien. Warum wurden die eigentlich nicht gehört oder angehört? Weil die sind ja schon im Thema gewesen. Das sind ja auch externe, sind ja nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die eigenen Mitarbeiter, wie du schon sagtest, die wurden ja auch nur sehr schlecht informiert und waren da auch ein bisschen frustriert, weil man halt ihre Arbeit nicht gewürdigt hatte. Aber spätestens die Dienstleister sind ja auch valide Partner der Stadt, die halt auch dazu Aussagen hätten machen können oder Gutachten. Naja, das ist ja was da auch ein bisschen zu Unverständnis geführt hat bei den Dienstleistern, dass die dann teilweise halt auch aus den Medien gehört haben, dass anscheinend der Bürgermeister halt dort unzufrieden ist mit ihrem Produkt, aber sie nie was von Problemen gehört haben. Also man ist dort verantwortlich für einen Bereich, aber man bekommt nie gesagt, dass da anscheinend Schwierigkeiten sind oder was für Schwierigkeiten da sind. Da ist dann auch lange Zeit eben gesagt, ja, die Mitarbeiter sind unzufrieden, da gibt es so eine Studie, da kann ich dann auch Leute bei den Dienstleistungen sagen, ja, können wir das mal sehen, mit was die da eigentlich unzufrieden sind? Und dann, ja, das, also hat man nicht zu Gesicht bekommen, um was es da eigentlich geht. Und das ist natürlich auch als Dienstleister ziemlich deprimierend, wenn man dann auf der einen Seite dann dort seine Sachen machen muss und kriegt dann in der Presse gehört, dass die Arbeit schlecht ist, schlechtes Marketing dann für einen. Ja. Aber da ist auch nichts groß mit denen kommuniziert worden, was denn da jetzt nicht funktionieren soll. Und das motiviert jetzt halt auch nicht unbedingt als Dienstleister, wenn man damit freier Software arbeitet, in Zukunft so jemand wie die Stadt München da auch mit der jetzigen Führung da überhaupt mitzubieten, ne? Wenn man da das Gefühl hat, na, nachher wird mir da nur meine Arbeit schlecht gemacht. Und also ich glaube, das ist auch eine Sache, die da ein bisschen problematisch sein wird, jetzt egal wie sie sich da entscheiden, dass das für manche Dienstleister bestimmt auch ein Dämpfer ist. Und es ist halt, ich glaube, da ist halt insgesamt bei dem Projekt, wie ich schon gemeint habe, auch zu spät solche Unternehmen mit eingebunden werden worden, die halt die Expertise haben. Das ist ja immer das bisschen Gefährliche bei freier Software im professionellen Einsatz, dass man halt so kann das alles runterladen, ne, kann das alles einsetzen und dann macht man das mal dann, ach, das können wir einfach auch selbst. Weil habe ich ja zu Hause mal ausprobiert. Und das ist einfach, das ist in so einem großen Kontext dann halt doch so, dass da manche Fehler auftreten, die halt in kleineren Installationen nicht auftreten. Und da ist es gut, wenn man dort Leute hat, die sich halt damit tagtäglich auseinandersetzen. Und das ist dann immer wieder mal, hat man das früher gesehen, dass so ein paar die gemeint haben, ja, wir wechseln jetzt auf Linux im Desktop-Bereich, dass das in manchen Bereichen dazu geführt hat, okay, wir geben nicht mehr so viel Geld aus wie vorher, wir sparen ganz viel und wir machen das dann irgendwie mit unseren eigenen Leuten. Und dadurch sind dann halt nachher Probleme entstanden, die, wenn man das gleiche Geld weiter ausgegeben hätte und Dienstleister auch mit drin gehabt hätte, nie aufgetreten wären. Wäre nie dazu gekommen. Aber man hat dann immer gleich versucht, gleich von Anfang an während der Migration schon zu sparen. Und wenn man dann danach gemerkt hat, es funktioniert doch nicht, dann war dann auf einmal die Technik schuld daran und dann hat man auf einmal doch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um jetzt eine Migration auf proprietäre Software zu machen, ohne dass man jetzt vorher versucht, nochmal so viel Geld zu nehmen und das zu versuchen, was man eigentlich vorher versucht hat, ohne so viel Geld. Das ist immer wieder so ein bisschen, was sehr, sehr schade ist, wenn das so passiert ist. Wir sparen extrem und versuchen das so und Geld werfen wir dann erst wieder auf die proprietäre Lösung, wenn wir da drauf gehen wollen. Das ist ja, was ich so ein bisschen gehofft habe, auch im Umkehrschluss ist, dass wenn man professionelle Dienstleister dann damit beschäftigt, die sowas dann mit unterstützen, dass sie halt natürlich dann Tools für die Stadt München entwickelt haben oder Code dazu geschrieben haben und der wieder der Community für andere Projekte zur Verfügung gestellt wird. Das hatte ich ja gedacht, dass da aus diesem Projekt auch ganz, ganz viele Optimierungen, gerade für große Umgebungen mit Fokus auf Desktop, also Linux auf dem Desktop, natürlich auch relativ viel dann in die Community mit zurückläuft, weil man sich jetzt Gedanken gemacht hat über Dinge, die vielleicht vorher in so einem Desktop-Environment, in diesem großen Skalierung halt einfach nicht gegeben oder da waren. Also ich denke, also relativ klares Thema dafür ist eben LibreOffice dann, dass da einiges mit eingeflossen ist, was von der Stadt München da auch mitkam. In anderen Bereichen, denke ich, ist es einfach ein zusätzlicher Punkt, wenn man hat einen Auftraggeber, der einen dafür bezahlt, dass man freie Software weiterentwickelt und dort einsetzt. Man entdeckt dabei neue Probleme, die in bestimmten Szenarien dadurch entstehen. Und dadurch, dass man bezahlt wird, dafür kann man diese Probleme beheben und davon profitieren dann wieder mehr davon. Und das ist dann letztlich auch für andere Lösungen dann dort der Fall, ne? Wenn dann dort was haben die noch? Hier Colab zum Beispiel als Mail-Server seit noch nicht so lange her jetzt dann eingesetzt wird die dann eben dafür bezahlt werden, das dort zu machen. Dann profitieren wieder andere davon, die eben jetzt auch Colab dann einsetzen wollen. Und vielleicht auch, wenn man jetzt privat dann sich so einen Mail-Server mit ein paar Freunden installiert, hat man auch was davon, dass eben dort Leute dafür bezahlt werden, das weiterzuentwickeln. Das war so ein bisschen auch meine Hoffnung, was ich da eigentlich noch gesehen habe, um auch die Community da weiter mit teilnehmen zu lassen. War in meiner Wahrnehmung gar nicht so aktiv auf dem Schirm. Also das mit LibreOffice habe ich auch gelesen. Das war mir klar, aber ich dachte vielleicht noch in anderen Bereichen, dass es da noch, gerade weil halt die Stadt München Geld in die Hand genommen hat und Leute damit auch aktiv bezahlt hat, die halt dann Produkte einfach zu einem gewissen Grad weiterentwickelt hat und es der Community zur Verfügung gestellt hat. Ja, da sind ja schon Unternehmen bezahlt worden, die jetzt auch sonst an andere an der Software mitarbeiten, die von denen wieder alle profitieren. Also ein anderer Dienstleister, von denen ich jetzt gerade so aus dem Kopf weiß, ist dann zum Beispiel Kreativ. Die Firma, die meisten Debian-Entwickler in Deutschland angestellt hat. Okay. Und das ist natürlich was, wenn dann dort die bezahlt werden dafür, dass sie dort diese Probleme beheben, das haben dann nachher alle Debian-Benutzer haben da was von. Okay, stimmt, ja. Und dass sind noch andere Firmen dort auch beteiligt, bei denen das dann genauso mit aussieht, dass das eben dann diese Fehler und diese Anpassungen, die da gemacht wurden, davon wieder alle profitieren. Hat denn die Stadt München auch im Stadtrat oder in anderen Veranstaltungen auch positiv über die Projekte gesprochen, also jetzt von der Führungsebene her? Ich habe es jetzt nur immer die negativen Schlagzeilen gelesen. Gab es auch da, keine Ahnung, der Leiter IT oder sonst irgendwas der Stadt München da auch positive Fortschritte irgendwie zur Presse gebracht hatte? Oder gab es halt nur immer diese Mecker-Artikel in Anführungszeichen? Nee, also in der Vergangenheit gab es ja auch einige Präsentationen von Leuten, die dann gezeigt haben, dass das dort eigentlich ganz gut läuft. Natürlich, also einige von den Vorträgen auch für die Leute, die für diese Umstellung zuständig sind. Das natürlich, kann man sagen, dass die stellen das natürlich anders dar jetzt, als das vielleicht von anderen gesehen wird. Aber es gab auch sonst wenige Politiker, die gesagt haben, ja, wir haben hier ein super System, wobei ich so, wenn ich überlege, ob ich überhaupt mal Meldungen gesehen habe von irgendwelchen Verwaltungen, die gesagt haben, dass sie so besonders zufrieden mit ihrer IT sind, gibt's echt wenige, weil man dort halt meistens mit zu kämpfen hat, zu wenig Fachpersonal und halt oft dann auch schon ziemlich alte Hardware, weil die Zyklen da ein bisschen anders sind und dann halt auch ziemlich alte Versionen von der Software. Das ist halt einfach nicht das Mobiltelefon und wie dort alles so funktioniert, das ist halt ein paar Wochen alt, was man da drauf hat und so eine Arbeitsmaschine in der Verwaltung mit irgendwelchen alten DOS-Programmen vielleicht noch, die in irgendwelchen Fenstern nochmal wiederbelebt werden, damit da irgendwas weiterverwendet werden kann. Das ist halt einfach nicht so anwenderfreundlich, wie das jetzt wie andere Software somit ist. Deswegen glaube ich, ist da, weil man halt da den Vergleich oft hat zu, was man vielleicht auch privat so nutzen kann, nicht so, dass jetzt diese Installationen in der Verwaltung da besonders hoch gelobt werden. Hast du den Standard-Client mal gesehen und also mal angefasst, Look and Feel? War das, hast du da mal die Chance dazu gehabt? Ich habe hab das jetzt live nie direkt gemacht. Ich habe mal ein paar Screenshots davon gesehen. Ja, also die ersten Versionen, die sie da hatten, das kann man schon ein bisschen schicker machen. Aber da kommt es ja dann auch so ein bisschen drauf an. Man hat ja so ein bisschen unterschiedliche Anforderungen an Ästhetik und wie sowas aussehen kann. Und ist halt auch so die Anforderung, wenn die Anforderung halt ist, es soll möglichst so aussehen, wie halt das Windows in vor ein paar Jahren mal ausgesehen hat oder es soll sich nichts verändern, dann ist das halt auch ein anderes System, was nach meiner Ästhetik schon ein bisschen hässlich dann ist, wie das so ausschaut. Und dann ist halt auch die, also das habe ich jetzt auch nicht direkt erlebt, aber halt von anderen gehört, wenn man halt Rechner hat, die schon sehr, sehr alt sind, dann ist natürlich die Performance, wenn ich jetzt ein Programm aufmache, da ist man mittlerweile eben anderes gewöhnt. Und das ist schon ich habe das mal woanders in der Verwaltung dann mitgesehen, dann startest du ein Programm und dann kannst du eigentlich während dann deine Programme da starten und sich der Computer voll morgens initialisiert, kannst du erstmal noch einen Kaffee trinken gehen und wenn du zurückkommst, ist es vielleicht gerade fertig so. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das in München dann so viel anders gewesen wäre oder teilweise noch ist mit der entsprechenden Hardware. Ich habe auch diesen ersten Client auch Screenshots davon gesehen. Es war ein sehr stark angepasstes Debian mit KDE drauf, was wirklich als Desktop-Oberfläche wirklich mal sehr, sehr stark vergewaltigt wurde, um halt dieses Look and Feel eines Redmond-Betriebssystems irgendwie nachzuahmen, um halt die Leute sich da irgendwie wiederfinden zu lassen. Ich hatte sogar von den ersten Versionen hatte ich doch mal eins. Da hatten die nämlich so Live-CDs, die den Büchereien in München verteilt haben. Und da war das war damals auch die Version, die KDE-Version. Und dann halt mit irgendwie dem Hintergrundbild dann Stadt München irgendwas. Genau. Und aber es ist halt doch dann so, dass es recht stark halt dort angepasst ist auf die ganzen Verfahren, die dort haben. Aber die haben dann so eine Version einfach gemacht, so eine Live-CD, die Mitarbeiter zu Hause ausprobieren konnten und in Büchereien auslagen und so. Aber ja, ich meine, das ist halt letztlich so eine Installation. Es ist für mich immer mal wieder so ein bisschen, ich bin das ja gewohnt, dass ich seit sehr, sehr vielen Jahren selbst mein Arbeitsgerät konfigurieren kann, wie ich das gerne hätte und optimieren kann in allen Ecken und Enden und dann da bestimmt auch an manchen Bereichen eine sehr, sehr spezielle Anforderungen mit habe und weiß ich, allein Tiling Window Manager oder sowas, ne? Und als ich dann mal so während meinem Studium auch schon so Praktikas gemacht hat oder vor dem Studium und dann bist du in irgendwelchen großen Firmen drin oder Organisationen, dann ich war bei IBM oder beim Auswärtigen Amt oder so und dann kriegst du dort so eine Standardinstallation und kannst da eigentlich auch nichts dran ändern. Das ist für mich immer sehr, sehr ungewohnt und ich meine, das ist ja das, was halt viele Leute mit arbeiten und selbst im Entwickler dann teilweise so einen Standard-Client bekommen und nicht diese Benachrichtigung, neue E-Mails poppen auf, abschalten können. Und man will eigentlich gerade entwickeln, aber man wird über jede neue E-Mail kriegt man einen Pop-up. Von daher ist das fällt mir das oft schwer, so zu beurteilen, wie gut angepasst oder wie schön ist denn jetzt sowas im Vergleich zu anderen. Ich hätte mal in München so ein paar User-Stimmen mal einfach mal interessiert, um zu sagen, hey, wie finden die es denn? Also es gibt ja sicherlich einige, die es total super finden und sagen, hey, alles besser wie vorher, jetzt irgendwie gefühlt, wenn ich das neue Betriebssystem jetzt drauf habe, ist meine Kiste dreimal so schnell und weil das andere Windows halt total zugemüllt und alt war, würde mich mal interessieren, wie das dann so im Arbeitsalltag bei den Leuten so ankommt. Es gab ja so Mitarbeiterumfragen. Ich glaube nur, dass das, es waren schon Umfragen, bei denen dann auch klar war, dass die Leute gerade gar nicht richtig verstanden haben, also wo jetzt eigentlich das Problem ist oder wo die Sachen dann, also was jetzt, wie das genau miteinander zusammenhängt. Also da war dann, ja, das ist schlecht. Und weiß ja nicht, ist das jetzt die alte Hardware, die Software? Welche Software ist es denn jetzt genau? Ne? Das ist, ich glaube, das ist doch auch oft schwer, da eine Antwort zu bekommen und das richtig rauszufinden, mit was die Leute eigentlich unzufrieden sind, weil die Leute sich halt nicht so weit mit beschäftigen, dass sie da das dann dir direkt erklären können. Also so wie, man kriegt halt den Anruf, mein Internet ist kaputt. Genau, ja. Dann weiß man nicht, ja, ist das Kabel jetzt durch? Geht das Modem nicht mehr oder ist das vielleicht einfach, dass eine Webseite gerade nicht funktioniert oder der die E-Mails nicht abgerufen werden? Also diese Aussage kann nachher alles sein. Ja. Und ich glaube, da ist das schwer, so Mitarbeitern da so ein die dazu zu motivieren und dass sie auf einmal so sagen können, ja und hier und das finde ich jetzt besser eigentlich als da. Ich glaube, das erwarte ich jetzt auch eigentlich nicht von Mitarbeitern, dass die sich jetzt so für die Sachen interessieren, wie wir uns dafür interessieren. Ich nehme einfach diese internen Studien und Befragungen einfach mal interessiert, was da auch gefragt wurde. Mhm. Weil das ist ja so typisch, wie man halt auch fragt, und dann sagt, naja, ist jetzt der Startbutton unten links hübscher oder nicht hübscher? Jemand, der es halt irgendwie nicht kennt, der sagt, keine Ahnung, wie der vorher aussah, jetzt ist er ganz nett. Oder die halt sagen, nee, der ist jetzt irgendwie verpixelt und das Menü sieht jetzt anders aus. Gell? Also es gab da ein paar Sachen, die, glaube ich, auch irgendwo mal in ein, zwei Artikeln aufgetreten sind. Müssen wir nochmal schauen. Mhm. Aber habe ich gerade nicht direkt konkrete Beispiele, die mir dazu einfallen noch. Der Gastbeitrag würde ich mal von dir erwähnen, den du bei Netzpolitik reingeschrieben hast. Oder? Der war von Björn Schiesler. Von Björn, genau, von Björn. Genau, der Björn hat ihn geschrieben. Genau, vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte mal dazu sagen, warum jetzt die FSFE da auch so intensiv mit in die Berichterstattung und auch ins Gespräch mit reingegangen ist. Naja, also das ist ja schon so, dass bei dem Projekt von Anfang an auch die Leute aus München uns am Anfang als FSFE kontaktiert hatten. Und also welche Leute aus München, was meinst du jetzt? Als es da anstand mit der Entscheidung, ist schon so die Fühler ausgestreckt worden. Und als ich damals noch als Praktikant habe ich dann Anfragen bekommen, ob denn der Georg Rewe dort mal sprechen kann und nochmal erklären kann, warum ist eine freie Software wichtig, als es dann auch entschieden worden ist, dass man das machen will. Und da waren ja schon auch immer wirklich Gespräche so, wie läuft das denn jetzt? Läuft es gut? Läuft es schlecht? Wo sind denn Probleme? Und dass man vielleicht auch mal versucht hat, noch mal jemanden zu verbinden, die mit denen, und dass man die auf irgendwelchen Diskussionen waren die dann eingeladen, auf irgendwelchen Linux-Tagen hat man sich dann gesehen, die haben dort Stände gehabt, hat man miteinander gesprochen und mitbekommen eben, was da für Herausforderungen halt sind, wenn man so eine IT in so einer Verwaltung dort managen muss. Und dann war es auch danach halt immer so, dass wenn so Meldungen mitkamen, ist halt oft dann auch gefragt worden, ja, FSFE, was sagt denn ihr dazu? Und das ist dann jetzt halt ab 2014 auch schwer gewesen. Also als es sich dort geändert hat, haben wir auch dort die Leute gleich am Anfang auch eben angeschrieben, hier Bürgermeister und die gefragt, so ja, ob es denn, also wenn sie da Probleme haben, können sie sich gerne bei uns melden. Auch nachdem da die ersten Sachen da kamen mit iPhone und Mail-Server, haben wir auch nochmal gemeint, also wenn das Sachen sind, wir können das gerade von außen nicht ganz nachvollziehen, was das jetzt mit der freien Software zu tun hat, würden aber gerne da auch mal mit Ihnen drüber sprechen. Das ist immer abgewiegelt worden, also da wollte sich auf einmal niemand mehr mit uns treffen. Mhm. Und ja, jetzt bei als das jetzt wieder war mit dem mit der Stadtratssitzung, oder auch schon davor gab es ja schon, dass da dann einige Journalisten halt uns gefragt haben, was läuft denn jetzt genau, warum oder wie kommentiert ihr, dass jetzt München zurückwechselt auf Microsoft? Und wir, ja, darum geht es ja eigentlich gerade gar nicht. Und das kann der Bürgermeister jetzt auch nicht so alleine entscheiden. Also da haben wir das damals eben schon mit erklärt. Und jetzt bei der letzten Sache, da ist dann auch nach der Stadtratssitzung bis abends das Telefon eigentlich die ganze Zeit angewiesen und immer geklingelt und noch ein Journalist aus dem Land und einer von dort, die dann noch wissen wollten, was da jetzt eigentlich genau los ist. Und es ist halt einfach dadurch, dass München so als großes Leuchtturmprojekt immer kommuniziert wurde. So, es ist die Verwaltung, die eben GNU/Linux auf dem Desktop hat und komplett umsteigt, haben da immer sehr viele Leute drauf geguckt. Und wenn dann eben nachher so Sachen mit dort gemacht werden, die dann so das Image von freier Software auch mit beschädigen, dann ist das für uns als FSFE halt auch was wir dann nicht ganz unkommentiert dastehen lassen wollen. Und ja, deswegen haben wir dann auch eben immer wieder einen Gastartikel zu den Themen. Und ich meine, bei Netzpolitik schreiben wir ja regelmäßig als FSFE immer wieder mal Beiträge. Und früher habe ich ja auch noch ein bisschen regelmäßiger dort was geschrieben. Mhm. Mittlerweile schaue ich eher, dass ich andere Leute dazu ermutige, das zu tun. Ja. Und mal noch drüber gucke und ein bisschen kommentiere. Und ja, das ist halt schwierig mit dem, wie München da auch immer dargestellt worden ist. Also wenn man es so, ich hatte es bei dem, am Dienstag war der netzpolitische Abend hier von DigiGes. Da hatte ich auch, war der Vortrag betitelt mit, wie war der Titel nochmal, wenn Linux, wenn einem Leuchtturm der Strom abgestellt wird, und habe da auch mit die These vertreten, dass so Leuchttürme an sich, ob wir das denn eigentlich so brauchen und ob das so gut ist. Gab es danach dann auch noch einige Diskussionen zu, und ich meine, ich verstehe das immer so, ne, dass man so gerne Helden hat, ne, und so Geschichten, so Erfolgsgeschichten, bei denen alles gut ist. Aber es ist halt auch so die Schwierigkeit, was ist auf einmal, wenn halt dann Dinge, die immer sehr, sehr hoch gelobt worden sind, auf einmal gar nicht so toll sind oder sich so rausstellen, dass da halt doch viele Probleme sind. So ein bisschen, wenn der Superheld, den man als Kind immer angehimmelt hat, und dann merkt man halt später mal, okay, das ist jetzt halt doch nicht so der, wie man sich das so vorgestellt hatte. Und das ist mittlerweile halt, also wenn dann jahrelang alle möglichen Leute immer hier München, München, München, München, und dann immer die machen das, die sind da richtig gut, und das auch ein bisschen vernachlässigt worden ist, dass man halt auch drüber spricht, die haben halt wie jede andere Verwaltung auch ihre Probleme. Und so ist es halt bei anderen Beispielen auch. Es ist immer schön, gute Beispiele zu haben, wie welche was machen. Aber wenn man das zu arg so ein bisschen hypt auch, das kann auch gefährlich sein, weil sich sowas auch schnell mal verändern kann. Ne? Also wir haben in den USA gibt es jetzt auch tolle Policies, oder gibt es immer noch, dass zum Beispiel das Weiße Haus ist eine Policy für das Federal Government, dass die 20% von der Software, die sie entwickeln lassen, dass das unter einer freien Software-Lizenz veröffentlicht wird. Das ist ein schönes Beispiel, würde ich auch immer wieder anbringen in Argumentationen. schon, dass das was ist, was andere Länder auch machen sollten. Mhm. Nur wenn ich da jetzt die ganze Zeit dann nur sage, ja, das und andere Sachen nicht berücksichtige, was machen wir denn, wenn es ein Regierungswechsel und das wird abgesägt, dann hat also doch nicht funktioniert, genau, oder so. Genau. Und das ist eben mittlerweile so, dass das freie Software so viel stärker in allen möglichen Verwaltungen auch mit drin ist. Ich meine jetzt im Unternehmensbereich, da brauchen wir ja gar nicht jetzt heute da noch mit reingehen, aber bei den Verwaltungen ist ja auch so, also ganzen Sachen Mobiltelefone ist der Anteil von freier Software dann extrem hoch, bei den ganzen Servern extrem hoch, ja. Und das, was halt noch so in der Mitte ein bisschen eingequetscht ist, diese Desktops, da ist es wenig, selbst bei allen möglichen Infrastrukturen, die neu hochgezogen werden, wird viel freie Software verwendet, bei Fachverfahren gehe ich auch von aus, dass da immer mehr von denen, selbst wenn die nachher proprietär sind, sehr, sehr viel freie Software mitverwenden, um das Ganze zu machen. Und da ist es die Frage, ob freie Software, so wie sie jetzt mittlerweile steht in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in der Verwaltung, ob man überhaupt noch solche Leuchttürme braucht, die damals hier immer gezeigt haben, so, man kann es einsetzen in der Verwaltung. Hier, guckt, wir machen das. Muss man denken, es ging los 2003, gell? Wir haben jetzt 2017. Das ist natürlich auch in der Zeit viel passiert. Ich kann mir vorstellen, in dieser 2003er-Zeit war natürlich noch alles noch ein Stück weit schwerer, sicherlich. Ich glaube, heutzutage wäre es eine ganz andere Voraussetzung, so ein Projekt überhaupt zu machen. Hat man ganz andere Erfahrungen, genau. wie man das am besten hochziehen würde. Die haben natürlich da viel auch experimentiert und halt gemerkt, so, okay, wenn wir da unseren komplett eigenen Client benutzen und da sehr viele Anpassungen machen, das ist auf kurze Frist verlockend. Auf lange Frist ist das extrem viel Wartungsaufwand. Mhm. Machen wir vielleicht doch ein bisschen mehr Standard. Das war damals einfach noch eine andere Situation. Ich meine, 2003, da hatten noch nicht so viele Leute freie Software im Einsatz. Ne? Heute hat's jeder in seiner Hosentasche was. Und da war das auch noch viel wichtiger zu zeigen, guck mal hier, München, die kriegen das hin, die benutzen das. Das ist jetzt hier nicht so eine Bastler-Software, ne? Sondern das verwenden hier auch Verwaltungen in der Größe. Da war das wichtig, da haben wir Leute auch, also auch Unternehmen, okay, also wenn München das macht, dann können wir das ja auch mal ausprobieren, vielleicht nicht auf dem Desktop, aber woanders. Und deswegen war halt München auch immer schon damit, wie erfolgreich ist denn freie Software so insgesamt? Mhm. Wobei das ja dann irgendwann abgelöst worden ist durch die ganzen Unternehmen, die das alle einsetzen. Also wenn man dann alle möglichen Automobilbauer heute hat, die das nutzen und die ganzen großen Unternehmen, immer so gehypt werden, wie groß sie sind. Die haben dann alle ihre Infrastruktur mit freier Software hochgezogen. Ja. Und da ist das nicht mehr so, so entscheidend, wie das damals war. Glaubst du, dass viele Verwaltungen oder andere Verwaltungen darauf gewartet haben, die auf die Ergebnisse aus München, um einfach zu gucken, wenn die das machen? Ja, ich glaube, da gab es schon einige, die da geguckt haben. Mhm. Es ist natürlich auch insgesamt schade gewesen, dass da nicht mehr Verwaltungen den Schritt da gewagt haben. Ich glaube, wenn da mehr Leute zusammen manche von den Problemen auch angegangen wären, wäre das auch einfacher geworden. Also gerade mit diesen Inkompatibilitäten. Ist auch, ich meine, es gab ja damals auch noch den Anfang, dass man geschaut hatte, hier Auswärtiges Amt und München, jemand aus dem Bund und dann noch eine große Stadt, kann man was zusammen entwickeln, und dann gab es halt auch mal eine Zeit lang die Bestrebung, dass man so eine Distribution des Bundes bauen will. Genau. Also auch so ein Standard-Client auf GNU-Linux-Basis, der dann auch von dem damaligen Leiter von der IT im Auswärtigen Amt mit abgesägt worden ist. Das sind so Sachen, ob das dann nachher sinnvoll ist, dann einen eigenen Client für die Verwaltung zu machen oder nicht. Davon mal unabhängig wäre das besser gewesen für München, auch wenn da andere gefolgt wären. Mhm. Aber da waren alle sehr, sehr vorsichtig, und es ist halt auch sehr, sehr schwer gewesen, solche Schritte zu machen, wenn nicht der politische Rückhalt mit da ist. Und da war halt der Ude sehr stark von überzeugt, dass das der richtige Weg ist, und hat das verteidigt. Und Es war schon so, dass Anfang 2000er viele Politiker einfach nichts mit dieser Technik zu tun haben wollten. Absolut, und ja, sich das heute ein viel, viel größeres Verständnis für da, dass das was Wichtiges ist, mit dem man sich auch mal beschäftigen muss. Was da alles mit gemacht werden kann mit so Technik, ne? Wenn dann, also mittlerweile sollte es, denke ich mal, keinen Bürgermeister mehr geben, der es nicht von Snowden gelesen hat und was da eben, was Technik so alles, was man damit so alles so machen kann. Das sind wenige mit aufgesprungen. Am Anfang gab es mal noch Freiburg, die sind dann irgendwann zurückgewechselt, so mit so einer Desktop-Strategie. Das war schon ein Dämpfer, den München dadurch auch bekommen hat. Wobei, also eine Sache, die schon auch von dem allen anderen Verwaltungen in Deutschland profitiert haben oder generell in Europa profitiert haben, war, dass der Preis für die anderen Lösungen etwas reguliert war. Weil dadurch, dass München da war und dass da was ist, was man machen kann, ist das schon so, dass die Preise natürlich nicht so stark hochgehen konnten für die andere Lösung, als das ohne diese Alternative gewesen wäre. Also ich glaube, dass München über all die Jahre zu sehr viel Einsparung von anderen Verwaltungen in Europa geführt hat. Okay, weil natürlich dann die proprietären Hersteller nicht mehr so preislich durchdrehen konnten, weil sie halt wussten, okay, es gibt Lösungen, die sind im Einsatz, die funktionieren. Ich bin nicht der Einzige auf diesem Markt, der sowas machen kann, und mir kann es auch passieren, dass ich einfach mit meiner proprietären Lösung einfach ersetzt werde. Und ich habe auch schon gehört, dass allein dann dieses Nennen von, also dass man andere Lösungen mit München, dass das eine Option ist, dass man da auch größere Rabatte bekommen hat, wenn man gesagt hat, ja, wir wollen das vielleicht auch so wie München machen. Mhm. Ich habe jetzt erst im Letzten gehört, da recherchieren ja gerade auch Leute dran, dass da dann teilweise bis zu 50% Rabatte gewährt worden sind, wenn man das vorhatte. Also quasi war dann der Joker, den Rabattcoupon München zu ziehen. Genau, einfach mal erwähnen, so ja, hier in München, wir überlegen uns das gerade auch. Dann konnte man schon den Preis ziemlich drücken. Du hattest zu den ganzen Thematik, wurde natürlich viel in der Presse geschrieben, also ganz, ganz viel natürlich in den IT-Medien auch. Du hast so zwei, drei Artikel rausgeholt, wo du sagtest, ey, die fandst du sehr gut. Willst du dazu ein bisschen was mal erzählen? Warum du genau auf diese Artikel jetzt gekommen bist und warum du die sehr gut fandest? Weil, wenn du natürlich nach dem Projekt suchst, kriegst du 827 Millionen Artikel zu der ganzen Geschichte. Also wir haben den Artikel, den damals den vor der Stadtratssitzung noch der Björn Schießle geschrieben hat. Ich finde, das ist einfach ein Artikel, der das Ganze sehr kurz und prägnant so zusammenfasst. Deswegen also, habe ich den Was ist bis dato passiert sozusagen? Ja? Genau. Was ist passiert? Einfach so ein Kurzüberblick. Dann es gibt dann von Golem auch noch einen sehr, sehr langen, der das sehr, sehr ausführlich erklärt, was da alles genau passiert ist. Also wenn man da sich stark dafür interessiert für das Thema, dann hat man dort so sehr viele Hintergründe mit drin. Ich hatte dann auch noch ein Kommentar hier von Golem drin, bei dem ich das gut fand, wie das hat so mein Gefühl so wiedergespiegelt, wie so eine Diskussion dazu führen kann, dass die Leute von der Politik enttäuscht sind. Weil das eben als jemand, der sich dann, also wenn man sich dann mit IT auskennt und dann so eine Diskussion verfolgt, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, da noch dran zu glauben, dass die Politik da auf dem richtigen Weg ist und die, also so das Richtige macht. Da habe ich eben auch so das Gefühl, dass wenn Diskussionen so geführt werden, dass das im Moment gerade so ein Populismus, den wir immer mehr in Europa haben, dass das befördert wird dadurch. Und deswegen habe ich den mit da ausgewählt gehabt. Und weil ich mir das selbst auch gern wünschen würde, dass man da eben nicht nur immer auf ein paar von den populistischen Parteien draufhaut und sagt, die sind das Problem, und dann macht man aber das selbst, wird dann auf einmal auch so in anderen Bereichen argumentiert, die wir jetzt halt dann verstehen, dass das da auch populistisch ist. Ja. Ja, deswegen habe ich den mit ausgewählt. Gibt's aber noch einige andere Artikel, die da auch ganz gut sind, also von hatten wir ja vorher schon kurz erwähnt, Heise hat da auch ein paar Artikel, die da gut sind. Oder es gab noch einen, ist ein bisschen andere, nicht so IT-News, Nachdenkseiten. Ja, Nachdenkseiten, genau. Die hatten da auch einen Artikel dazu. Da stimmen ein, zwei Fakten nicht ganz. Mhm. Aber ansonsten beleuchtet er das so ein bisschen für Leute, die jetzt nicht so ganz tief in IT-Szene mit drinstecken. Das fand ich da ganz gut. Oh, und das ist den Artikel noch von Linux von der Nachdenkseite, genau. Habe ich auch schon gefunden. Der ist auch relativ aktuell. Ja. Der ging auch dort bei der Stadtratssitzung da in der Zeit. Den tue ich auch mit verlinken. Genau. Das ist der Punkt. Wie häufig hast du jetzt, also klar, letzter Zeit, weil wir auf der Presse war, wieder mehr Anfragen. Hat euch die Stadt München auch mal angefragt? Also, gar nicht. Also ihr seid immer so proaktiv auf die Zugang, wie du vorhin schon sagtest, und sagst, pass auf, wenn ihr Unterstützung braucht, sagt Bescheid, wir sind quasi für euch da. Aber in Anspruch genommen wurde es noch nicht. Also wir wollten, gerade als der Wechsel war, hatten wir das versucht, aber da ist so stark auch geblockt gewesen, dass, ja, also wir würden uns gerne mit denen unterhalten und aber es ist, mein Gefühl war jetzt nicht, dass das willkommen ist. Also die Antwort, die ich da bekommen hatte, das war so eine Standard, so ja, danke schön auch, dass Sie uns geschrieben haben und tschüss. Ja, ansonsten ist es ja auch jetzt eine Sache, die jetzt für uns jetzt auch von den ganzen anderen Themen, die es gerade gibt, auch eins ist, bei dem halt die Diskussion sehr, sehr zurückgewandt ist. Also wie ich schon meinte, also für uns ist es relativ klar, die Probleme, die wir dort haben, das liegt jetzt nicht an der Software. Ja. Das ist nichts, was woraus wir jetzt was lernen können, wie wir freie Software besser machen müssen. Das sind Organisationsprobleme, so als Verwaltungswissenschaftler finde ich das auch spannend, aber das ist nicht die Aufgabe der FSFE, da jetzt irgendwie mit Leuten sich über Organisationsschwierigkeiten zu unterhalten und wie man das gelöst bekommt. Da gibt es auch andere Leute, die das viel, viel besser können als wir. Und deswegen ist das auch was wenn man halt nur eine begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat und bisher fallen die Spenden halt nicht vom Himmel, muss man sich halt überlegen, wo investiert man die? Und da ist halt einmal München, wo ich jetzt nicht ganz so viel sehe, wie wir da sehr viel für freie Software noch machen können. Außer jetzt eben klarzustellen, dass das dort eben nicht an der Software liegt und dass da andere Schwierigkeiten bestehen, dass das jetzt nicht als schlechte Marketing für freie Software benutzt wird und dann dass nachher freie Softwareunternehmen schwerer haben, ihre Sachen dann auch wieder zu verkaufen, weil denen dann immer München dort unter die Nase gerieben wird. Und ja, es gibt halt derzeit andere Entwicklungen also bei Unternehmen, aber dann eben auch in der Verwaltung, die unserer Ansicht nach erfolgsversprechender sind, dass man sich darauf konzentriert. Und das sind halt eben so Sachen wie neue Fachverfahren, wie kann man die möglichst so erstellen, dass die nachher von anderen wieder weiterverwendet werden können, dass sie von anderen Verwaltungen geteilt werden können. Wie kann man das nicht ein bisschen modularer aufbauen, dass das stärker mit zusammengenutzt werden kann? Da gibt's gerade jetzt Ende des Monats fahre ich nach Portugal, da ist eine Veranstaltung von der Europäischen Kommission, da wird der Reuse and Share Award ausgezeichnet. Da gibt's dann ein paar tausend Euro für eine Verwaltung, die Software zur Verfügung gestellt hat, die dann nachher von anderen Verwaltungen wieder verwendet wird. Und wenn man sich da so Beispiele anguckt, wie dann Fix My Street, was mit als freie Software zur Verfügung gestellt wird und dann von allen möglichen anderen Ländern verwendet werden kann, dass die das nicht alle nochmal entwickeln müssen. Ja, ja. Das sind halt Punkte, da kann man unserer Ansicht nach gerade mehr machen. Deswegen, also wir haben gerade auch wollen dieses Jahr unsere Kampagne starten mit Public Money, Public Code, also das Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, als freie Software veröffentlicht wird. Absolut, fordert ja der CCC ja auch schon seit Jahren. Ja, und das ist, ich hatte es ja vorher kurz erwähnt, zum Beispiel mit Code.gov hat ja die amerikanische Regierung hat schon sowas, also für die oberen Bundesbehörden dort. Und Bulgarien gibt es auch so eine Policy, dass das alles öffentlich entwickelt werden soll. Und Großbritannien ist da auch mittlerweile relativ stark. Also da hatte ich heute erst wieder einen Blog-Eintrag gelesen, dass das Ministerium für Justiz, die wollen alles öffentlich entwickeln, machen das. Also da kann man das verfolgen auf öffentlichen Repositories, was sie gerade machen. Und die wollen, dass das dann alles auch unter freien Lizenzen verfügbar ist. Und dann heute hatte ich ein Telefonat mit Leuten von der kanadischen Regierung, die an solchen Sachen mitarbeiten. Und da passieren so viele spannende Dinge auf der ganzen Welt und auch viel, viel in Europa. Und da ist halt meiner Ansicht nach, wenn man die Leute zusammenbringt und die sich austauschen können und gegenseitig Probleme dann sich austauschen kann über die Probleme und schauen kann, was für Lösungen haben denn da schon andere. Das ist sehr viel vielversprechender, als sich jetzt auf sowas wie einen Desktop-Migration zu konzentrieren. Weil ich glaube, das ist, wie gesagt, in ein paar Jahren relativ uninteressant, was da letztlich dieser Desktop ist. Da ist das von der Seite noch relevant. Man braucht was sicher ist und dann nicht irgendwie einen Angriffsvektor darstellt. Aber das ist was, das kriegt man gut dann mit GNU Linux hin, ohne dass man da jetzt schon sich groß sonst noch irgendwie anders Gedanken machen muss. Ja, mit den anderen Fragestellungen, das ist, denke ich, viel, viel wichtiger. Wie motiviert man Verwaltungen dazu, dass die Software, die neu entwickelt wird, zur Verfügung gestellt wird? Wie motiviert man Leute dazu, dass die, bevor sie was Neues in Auftrag geben, gucken, hat es denn jemand anders schon gemacht? Wie kann man da Anreize setzen, dass das belohnt wird in der Verwaltung, wenn man Software weiterverwendet oder auch zur Verfügung stellt und nicht einfach dann die 15. Lösung für das gleiche Problem in Auftrag gibt und Steuergelder dadurch verbrät, können wir das nicht mit dem gleichen Geld, was wir heutzutage für IT zur Verfügung haben, viel, viel bessere Lösungen bauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es noch sehr, sehr viele Optimierungen in der Verwaltung gibt, die man mit IT machen kann. Und dass wir sehr viel, viel bessere Lösungen für die Bürger schaffen können, für die Leute, die in den Verwaltungen arbeiten. Und wenn wir das hinbekommen, dass das dort effektiver funktioniert und wir das, was wir aus Unternehmen sehen, wie dort Unternehmen zusammenarbeiten und sich Kosten teilen und da sich aus Baukästen freier Software bedienen können, wenn sie Produkte bauen, wenn wir das auf die Verwaltung übertragen können, dann werden wir da sehr, sehr, sehr viel bessere Lösungen zu. Wie glaubst du, wird das jetzt weitergehen mit München und dem Linux-Desktop? Also es ist momentan wieder heißer Brei, wird viel wieder geredet. Siehst du da Tendenzen? Siehst du da eher Richtung Projektabschluss? Siehst du da in Richtung Migration wieder zurück? Was ist so deine Wahrnehmung und deine Einschätzung zu dem Thema? Also von den Dingen, die ich jetzt weiß, glaube ich auf jeden Fall, dass es ziemlich chaotisch wird. Weil, also ich meine, 25.000 Rechner, Organisationsumstellung, das ist immer schwierig, sowas zu machen. Dann ist auf einmal Montag hier der IT der Chef des IT-Dienstleistungszentrums sagt so, ja, ich verstehe gar nicht, warum das jetzt eigentlich gemacht werden soll. Okay. Technisch passt doch das alles. Auf der anderen Seite dann ein Bürgermeister der, und ein paar Stadträte, die, die anscheinend fest davon überzeugt sind, dass das die richtige Lösung ist und aber da dann auch nicht auf die Gutachter hören, noch auf die eigene IT hören. Also ich kann es überhaupt nicht abschätzen, was daraus passiert. Das ist so ein bisschen so ein Zufallsgenerator. Und das Einzige, was man von unserer Warte aus gerade so sieht, ist, es wird chaotisch. Wahrscheinlich wird sehr viel Geld für irgendwas ausgegeben, was man sich hätte sparen können. Ob das jetzt die nächste Studie ist, um nochmal zu gucken oder wie auch immer dann den neuen Client machen zu lassen, zu wechseln, zu merken, oh, das geht ja doch nicht, weil wir haben das und das nicht berücksichtigt. Ich glaube, da wird es viel hin und her geben. Und also auf jeden Fall von dem Zeitplan her, ich glaube, selbst wenn die jetzt alle komplett davon überzeugt bekommen, dass man jetzt hier die Linux-Clients loswerden sollte. Also ich glaube, bevor, also 5 Jahre werden da auf jeden Fall rumgehen, bevor man das hingekriegt hat, wenn sich da dann alle einig sind. Also das ist ziemlich langwierige Sache, denke ich. Absolut. Die da vor einem steht. Aber wie das dann komplett nachher ausgeht, ob die dann nachher noch einen Linux-Client haben oder nicht, oder ob das bis dahin sich dann einfach selber geregelt hat, weil das jeder Mitarbeiter selbst entscheidet, bevor die da dann angekommen sind. Ich weiß es nicht. Aber ein signifikanter Teil ist ja schon umgestellt. Gell? Das ist ja der Punkt, ob die jetzt da weiter umstellen werden oder ob das jetzt gestoppt ist oder. Ja, umgestellt. Also ist ja so, dass der Großteil sind diese Linux-Clients und dann gibt es aber sehr viele Organisationen, also viele Einheiten dort, die dann halt immer noch Windows haben, aus welchen Gründen auch immer. Manche, die haben halt noch irgendwie Verfahren, andere haben gesagt, ja, wir stellen uns das aber hier hin, weil wir sind mit dem anderen irgendwie unzufrieden, ich entscheide das hier selbst. Mhm. Aber ja, das ist jetzt nicht so strategisch irgendwie in eine Richtung gegangen oder entschieden worden, wir machen das jetzt so oder so, sondern das auf einmal so doch ein paar irgendwo wo gewachsen und gemacht und gibt ja dann auch so ein paar andere Abhängigkeiten. Das heißt, also einmal die Frage, was passiert mit dem Desktop-Client? Das andere ist, ich meine, wenn man jetzt wechselt und macht dann einen Windows-Client und nur diesen Windows-Client, ist immer noch die Frage, was für eine Office-Suite nehme ich denn jetzt? Also die, wo ich die ganzen Vorlagen alle schon umgebaut habe. Und mache ich das dann weiter mit LibreOffice, was auch der Gutachter gemeint hat, dass das der Teil ja eigentlich sehr gut läuft. Macht man das? Oder in anderen Dingen, die da mitgeschrieben worden ist, sind sehr viele Anzeichen dazu, so Office 365 so ein bisschen, also da sind immer so Schlagworte. Cloud und so. Ja, genau, will man nicht einfach dann dorthin? Und das ist dann die Frage, also wenn das dann auch noch gemacht werden muss, die ganzen Vorlagen da umzubauen, ist dann nochmal eine Mörderaufgabe. Ich glaube, da sind sich viele Leute einfach dort auch gar nicht klar, was da eigentlich alles dahinter steckt. Ich denke jetzt so, ja, dann wechseln wir da, wir holen uns einen Dienstleister von außen und dann geht das. Aber das, ich meine, ob das jetzt dann die Dienstleister sind, die jetzt das gemacht haben, die können nicht zaubern, genauso wenig kann Microsoft zaubern. Und ich meine, Microsoft hat gesagt, klar, wir freuen uns, wenn ihr das macht. Wir haben ja mittlerweile auch selbst sehr viel freie Software, von daher ist ja gar nicht so ein großer, so eine große Änderung. Ja. Und klar, Microsoft kann auch nicht mehr ohne freie Software. Aber es ist ja dann trotzdem noch die Frage, ist das dann nachher eine Office-Suite, bei der sehr viel drunter mit freier Software realisiert worden ist? Oder ist es halt eine komplett freie Office-Suite wie dann LibreOffice, die halt noch lokal auf den Rechner läuft? Mhm. Okay. Ich denke, man wird noch relativ viel hören. Ich glaube, was ganz gut ist, wenn man sich bewusst macht, also die meisten Probleme, die jetzt entstehen werden, also der Bürgermeister will ja relativ klar in die Richtung von allem, was ich so gesehen und gehört habe und einige von den anderen dort in der politischen Ebene da auch. Also wenn, wenn jetzt was nicht funktioniert, würde ich sagen, es hat jetzt nicht mehr so viel mit freier Software zu tun. Okay. Also das ist, können wir den Fehler dann auch mal woanders suchen. Und ich hoffe, dass es danach dann auch viele, also wenn die jetzt wechseln auf Microsoft Windows, dass wir in den IT-News vielleicht auch öfter mal über Probleme aus anderen Verwaltungen oder dann auch von dort hören, die dann jetzt nicht mit der mit freier Software dann zu tun haben, weil da ist immer drüber berichtet worden, aber wenn mal ein Bluescreen passiert bei den ganzen Verwaltungsrechnern, da interessiert sich keiner dafür, oder? Hat sich jemand schon über andere Verwaltungen, bei denen sich jemand über die Usability geärgert hat, ist darüber geschrieben worden? Nee, eigentlich nicht, gell. Das können wir gerne auch mal ein bisschen drüber schreiben. Vielleicht werden dann die Bedürfnisse der Verwaltung da bisschen geweckt, ja. Besser gesehen. Gut, was haben wir noch? Oder haben wir da ein schönes Schlusswort gemacht? Schlusswort dazu gesagt schon. Wenn ich noch einen kurzen Punkt hätte, dann wäre das noch. Also ich habe ja vorher erwähnt, dass wir hier diese Kampagne mit dem Public Money, Public Code machen. Ja, ja. Und da ist eine große Aufgabe gerade auch mit, dass wir erstmal Daten erheben, was für Software wird denn eigentlich beschafft von der öffentlichen Verwaltung? Wo gibt es denn Mehrfachentwicklungen, also dass immer wieder die gleichen Sachen beschafft worden ist, sowohl proprietär als auch gibt es dann schon, was sind schöne Bereiche, in denen man sieht, wie freie Software mehrfach eingesetzt wird. Wir wollen da mehrere Informationsfreiheitsanfragen auch machen. Die Wiki-Seite, die du da verlinkst, die hat da auch Beispiele für. Ja. Da suchen wir Leute, die uns dabei helfen, also einmal solche Anfragen zu machen, die richtigen Fragen zu entwickeln, die vielleicht auch sich schon in manchen Bereichen gut auskennen und sagen so, ja, hier für, weiß ich, Meldesoftware habe ich schon mal was mit zu tun gehabt oder da habe ich schon mal zugearbeitet, da kenne ich mich so ein bisschen aus, da kann ich mal einen Beitrag zu leisten, euch das zusammenzuführen, wie das da aussieht in dem Bereich. Einfach, dass wir in der Kampagne später besser argumentieren können, dass da eine klare Faktenlage ist, dass man die Daten hat, um dann zu zeigen, was für Vorteile hätte man denn, wenn man Software allen anderen auch zur Verfügung stellt und selbst Software wieder verwenden kann, die andere einem zur Verfügung gestellt haben in der öffentlichen Verwaltung. Und da suchen wir gerade Leute, die da mitmachen. Vielleicht sind ja da ein paar Hörer bei, die sich damit anschließen wollen. Ansonsten, wenn man keine Zeit hat, kann man das tun, was man immer bei FCE tun kann. Wenn man keine Zeit hat, man kann uns Münzen, mit einer Spende unterstützen. Genau, Münzen einfach in die Dose schmeißen und sagen, hey, damit tue ich auch was Gutes. Ich habe auch schon die Seite verlinkt, ich habe auch schon das GitHub dazu verlinkt, wo man halt dann sich auch mit beteiligen kann. Genau, das ist auch noch das andere dann. Ich meine, wir werden da eine Webseite dafür brauchen, da arbeiten welche dran. Und wir suchen dann auch Leute, die vielleicht mal was Grafisches dazu machen für die Kampagne oder mal das irgendwie in anderer künstlerischer Form unterstützen. Ja, ja. Leute, die vielleicht von irgendwelchen Seiten, in denen Daten, die wir schon gemeint haben, verfügbar sind, dass man die so dort aufbereiten kann, dass es einfacher analysiert werden kann, weil manche von diesen Seiten, auf denen so Infos drauf sind, das ist ziemlich furchtbar, wie die dort zur Verfügung gestellt werden. Also alles, was dort so mit aufgelistet ist, sehr, sehr gut, wenn wir da Unterstützung bekommen. Ja, das sollte man auf jeden Fall hinbekommen, ich denke. Die Zielgruppe hat ja quasi jetzt den Podcast am Ohr. Einfach als Referrer Petecast mit angeben, damit wir wissen, genau, woher es kommt. Von hier kommt. Genau. Okay, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen die Shownotes zu sortieren, aber ich denke, ich habe mal geguckt, was wir über alles gesprochen haben, was wir im Vorfeld schon uns drüber unterhalten haben, plus den Rest nochmal. Die fehlenden Links, die bauen wir noch einzeln, noch zwei Stück, das ist relativ wenig. Und dann freuen wir uns natürlich über Feedback zu der Folge, direkt an dich, über die ganzen Kanäle, die wir erreichbar sind, Mail, Social Media und so weiter und so fort. Auch wenn Rückfragen sind oder Kommentare, darf auch gerne in Kommentaren diskutiert werden und drüber gesprochen, freuen wir uns immer sehr, sehr auf User-Feedback und Interaktion mit uns. gerade auch bei dem Thema jetzt komplett um München gerne auch den Björn Schießler mit reinmachen, der bei uns hier stellvertretender Deutschlandkoordinator ist und an dem Thema bei uns primär dran arbeitet. Also gerne direkt auch ihn mit reinnehmen, dass er davon weiß. Das ist für uns auch mal wichtig, wenn da Leute noch was wissen, was wir bisher übersehen haben, dass wir das mitbekommen und dass dann dass die Diskussion auf Fakten basiert und nicht irgendwie auf Hörensagen. Ja, das ist immer, wir versuchen immer, das möglichst viel zu verifizieren, aber wenn von euch schon mal jemand dort mitgearbeitet hat oder Leute kennen, die dort arbeiten, dann ist das für uns immer gut, wenn man das aus mehreren Quellen dann nochmal bestätigen kann. Genau, das ist, glaube ich, auch für Leute, die sonst noch irgendwie da mit dem Projekt irgendeiner Form zu tun haben, bestimmt mal ganz interessant, das mal zu erfahren, ja. Okay, gut, Björn habe ich auch verlinkt. Dann würde ich sagen, Matthias, erstmal vielen lieben Dank für dein Kommen. Hat mich wie immer sehr gefreut. Ja, vielen lieben Dank an unsere Zuhörer. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback und Kommentare, ganz klar. Und ich freue mich, dich wieder demnächst wieder in dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Gerne wieder und vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Dankeschön, bis bald. Tschüss.